Ordner auswählen. So, jetzt speichern wir also wieder auf 47 Rechnern. Alles läuft. Alles, was geht. Müssen wir noch irgendwas, ach so, der Debo, die Backup macht die Aufnahme, glaube ich. Den muss ich nochmal hochziehen. Der nimmt jetzt gerade im Gassi-Raum auf, wo keiner ist. Das halte ich für äußerst klug. So, jetzt ist er hier oben. Jetzt nimmt er hoffentlich, ich weiß nicht, wo der jetzt aufnimmt, ist mir auch egal. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ne? Genau, du begrüßt wieder. Genau, schönen guten Abend alle beieinander an diesem schönen regnerischen Donnerstag. Ich begrüße heute live dabei 7MED2, Andy Handicap, Bjarne, Dr. Ringding, Dreckboller, Fili, da habe ich letztes Mal schon so immer gestanden bei dir, Filia Noctis, Gleiter 74, Griso 1000, Hipfo, Hoja Haha, der Interceptor natürlich, Captain Kriegstrom mit persönlicher Einladung von mir, Lucky Joe 2211, Magadon, Mandau Beach, Maribi, McGolf, der Stellinger, Südmeister, ein Teamspeak-User und Tidol. 21 Leute gleich, so ganze Menge wieder. Captain Kriegstrom musste ich mich gestern erstmal anspoilern, weil ich zum fünften Mal am Cache war und den nicht finden konnte. Und da habe ich ihn noch kurz darauf hingewiesen, dass Aufnahme ist. War das so eine olle Siftdose? Nee, die ist, glaube ich, ganz gut, aber die ist halt so tricky versteckt. Und ich habe da unter der Brücke schon alle möglichen Steine angefasst, aber anscheinend noch nicht den richtigen. Beim nächsten Mal. Spoiler-Premium gekriegt mit Skizze von Captain Kriegstrom, der kann total toll malen. Ne? Das wollte ich mal erwähnen. Unsere Hörer können schön malen. Nur weil du was finden willst, kann er plötzlich... Mann, du hörst dich aber auch wirklich erkältet an, das muss ich sagen. Man hört das doch deutlich durch. Captain Nasal quasi. Ne? Ja. Ach so, ich muss jetzt mal umschalten, dass ich auch mal sehe, was unser Chat hier ist. Oh mein Gott, ich bin heute wieder... Ihr müsst damit heute leben, ich bin ein bisschen erkältet. Und das ist nichts, was irgendwo positiv bei irgendwelchen Tests anschlägt, sondern ich habe mich wirklich am Wochenende erkältet. Und ich nehme jetzt auch schon diese ganz leckere Kinder-M-Eukal-Hustenbonbons, damit ich ein bisschen weniger husten muss. Die schmecken mich richtig gut. Und selbst wenn, ist ja nicht ansteckend hier. Wir sind ja nicht... Ich wollte sagen, wir machen ja Distanz-Podcast, ne? Ja, wir müssen auch mal die Leute ein bisschen aufbauen, habe ich überlegt. Also ich habe ja gesagt, man muss ja auch nicht immer verkünden, wenn man seinen Termin hat oder seine erste Spritze bekommen hat. Ich halte zu euch, ich habe gar nichts. Weder Spritze noch Termin noch auch irgendeine Möglichkeit. Also ich kann mich noch nicht mal anmelden, wenn ich will, noch nicht mal für die Warteliste. Da klicke ich immer mein Alter rein und dann steht da immer, nee, das tut uns jetzt leid, aber sie haben ganz großes Pech gehabt. Die Scheiße ist, man kann auch mit dem Datum nicht irgendwie chingen, weil wenn du dann vor Ort stehst, musst du ja auch wahrscheinlich irgendwas zeigen, dann ist wieder vorbei. Ja, ich habe es vorher mal probiert, als das noch so 70 sogar war oder so. Also da habe ich mal rumprobiert, wie das geht. Aber ja, du musst nicht nur das, ich musste meine Telefonnummer eingeben. Also Heike konnte ich anmelden, die ist ja über 60. Und da musste ich Telefonnummer angeben und dann kriegst du noch eine SMS dazu und PDF und alter Vogel, ist das ein Haufen Scheiß. Also seht ihr, immer positiv denken, wenn wir noch ein bisschen warten müssen, 1-2 Monate, dann kommt irgendwann der Hausarzt oder ich denk mal hier, das ist dann auch so ein Mobiler hier, der bringt meinen Eltern immer das Essen, seitdem Mama das Handgelenk gebrochen hat, der bringt mir dann auch eine Spritze mit irgendwas drin und dann ist das alles gut. Die Hoffnung ist natürlich da, wenn man länger wartet, dass man einfach weniger Papierkram hat. Ja, und man sieht auch vor allen Dingen, wer alles vorher abgenibbelt ist, was man besser nicht nimmt. Genau. So, wir haben auch eine Postkarte. Wahnsinn. Da frage ich mich allerdings, ob der Stellinger wirklich da direkt hingefahren ist. Also ich meine, da kann man fast hinhusten. Ne? Ich habe ja geguckt, eine Brake, das ist doch bei Bremen, oder nicht? Brakel? Brake. Ach, Brake, das ist der an der Weser. Ne? Unter Weser, genau. Und jetzt habe ich mir, ich habe wieder natürlich sofort nachgeguckt nach den Koordinaten. Und das ist zwischen dem SV Brake, dem Polygras-Stadion, und dem Praxis für Urologie. Ich hoffe, er war beim Stadion. Obwohl ich auch nicht weiß, ob sie da im Moment Freiluftuntersuchung machen. Aber gut. Das kann natürlich sein, ja. Ich muss echt grinsen, als ich das so sah, dachte ich, oh, ja, Fahrschule, Praxis für Urologie und SV Brake. Also, wir hoffen mal für ihn, dass er eher im Sportplatz war. Ja, Stellinger, vielen Dank. Eine der wenigen Karten in letzter Zeit, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass bis auf irgendwelche Reporter für große Magazine kaum einer reisen kann. Ne? Da habe ich mich sowieso gefragt, auch die Reporter für große Magazine, können die überhaupt reisen? Also ja, die können halt reisen, ja, das kann aber ja jeder. Aber übernachten kann es ja nirgends. Naja, wenn sie sich mit ihrem Nano-Camper irgendwo hinstellen. Ja gut, das kann ich aber auch. Also darf ich, glaube ich, sogar. Ja, doch, also ich finde nämlich auch so ein bisschen hier in Schneefelding zum Beispiel, ist an den Wohnmobilstellplätzen ist unheimlich viel los im Moment halt auch. Ja, da darfst du ja auch hin, soweit ich weiß. Ja, stimmt, weil du deine eigene Übernachtung quasi machst. Ja, genau. Oder du kannst auch irgendwie sagen, du warst so müde, hättest nicht mehr weiterfahren können. Dann darfst du eine Nacht stehen bleiben. Also, nee, ich glaube, im Moment geht das. Nur so Übernachtung. Ach, ich lese gerade im Chat hier. Und du kannst auch dienstlich übernachten in Hotels. Dienstlich aber, ist es klar. Das hat mein Chef jetzt auch ein, zweimal noch machen müssen. Aber haben denn alle Hotels? Wenn du beim Wohnmobil auf dem Stellplatz auf dem offiziellen stehst, dann spricht ja auch eigentlich nichts dagegen. Nee, wollte ich gerade sagen. In den Hotels weiß ich auch immer nicht, aber haben die denn überhaupt auf, ist ja die Frage. Ja, die haben auf. Alle? Nee, alle nicht. Aber kann sich ja nicht lohnen. Halt neulich gesagt, das erste Mal, da war er im Januar oder Februar, musste er nach Hessen runter. Da war es tatsächlich so, dass er auch das Essen nur aufs Zimmer gebracht, also da haben sie quasi geklopft an der Tür und hast das Essen reingekriegt, war wie im Knast. Ne? Ja, okay, aber das kann ich sogar nachvollziehen. Also und jetzt das wäre auch. War es sogar so, dass du halt wieder auch quasi Buffet hattest, aber das Buffet war quasi mit Bedienung. Also du hast nicht selbst genommen. Ja, hast gesagt, okay, das möchte ich, das haben sie dann auch so gemacht. Ne? Ja, das finde ich ja wieder beknackt. Also ich hätte mal eher Bedenken vor diesen geschlossenen Räumen. Also nicht vor dem Essen alles, sondern nur, wenn ich da alle zusammen sitze. Nee, dann würde ich es auch lieber aufs Zimmer kriegen. Das muss ich sagen, kann ich verstehen. Aber wenn du in den großen Hotels bist und ich sag, das letzte Mal war da, glaube ich, da waren 5 Gäste drin, ne? Also dann kannst du dich auch gut verteilen. Ne? Das, also, ja, ja. Das ist der große Raum dann, also groß genug wahrscheinlich, der Frühstücksraum. Ne? Naja, wir dürfen auf jeden Fall noch nicht so richtig reisen, also machen wir es auch nicht. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch, jetzt kann man das bisschen auch noch abwarten, so lange wird es jetzt auch nicht mehr sein. Das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja. Dann kommen wir mal zu unseren Kommentatoren. Das waren dieses Mal der Himberger, Bayab, Martin, Bons, Hons, Lefons, Grafzahl 75, Gleider, Dr. Ringding, 7MID2, H. Michel 777, Micha und Caro, A-Team, noch ein Geoblock, Mika, Luke, Andy, Olli, der Gründel und Jörg Dörn. Ist ja immer eine Menge, da muss ich echt sagen. Erstaunlich, ja, hier ist mal wieder. Kommentiert wurde auch wirklich wieder viel. Ja, ne? Freut mich auch immer, das muss ich echt sagen. Ach, ja, ich mache das ja sonst immer rot, ne? Diesmal streiche ich das ja Blödsinn. Rot ist ja eigentlich besser zu sehen, ne? Ja, das passt schon. Ist auch nicht so wichtig. Wir waren uns alle einig. Gendern ist halt eigentlich nicht so das Thema im Podcast. Also am besten könnt ihr selber nachlesen. Bonsons de France hat sehr langen Kommentar dazu geschrieben. Der sprach mir auch so ein bisschen aus der Seele, wenn wer glaubt, dass das ernsthaft uns viel weiterbringt, dass Gendern, also die Frauen, das wage ich mal zu bezweifeln. Im Gegenteil, das zementiert das Ganze eher nochmal so ein bisschen, weil es noch mehr auffällt. Ich glaube, daran liegt nicht das Gleichstellungsproblem, dass wir nicht gendern. Und noch geiler finde ich mal diese Begründung, dass Kinder gar nicht wüssten, dass es auch Ärztinnen gibt. Ja, also wenn die Kinder das nicht wissen, habt ihr ein ganz anderes Problem als das Gendern. Da habt ihr in meiner Erziehung aber wirklich mal richtig daneben gelangt. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so mit Frauen darüber spricht, die meisten finden es auch dämlich. Ja, also Heike sagt auch immer, ja. Das will sie, sie findet das so nervig, weil sie einfach nicht, sie hat, ihr geht so der Fluss da drinnen verloren. Weil die beschweren sich immer, ja, man muss das ja nicht machen. Ja, das stimmt, aber wenn ich dazu höre, geht mir trotzdem der Fluss verloren und deswegen nervt es dann. Also schwierig. Genau. Naja, dann haben wir interessierte Blicke auf Locus 4. Außer mir waren noch ein oder zwei. Aber ich kann auch nur empfehlen, das haben die aber auch so gesehen, noch ein bisschen abzuwarten. Ich habe mir das installiert. Ich habe auch das Gold-Abo geklickt für 11 Euro oder so für ein Jahr. Und danach kostet das wohl 24 oder 25 Euro im Jahr. Die wollten mir das Geld sogar zurückerstatten. Ich habe dann drauf verzichtet wegen dieser 12 Euro. Das ist in meinen Augen noch sehr instabil. Also die Synchronisation ist ein schlechter Witz. Die funktioniert einfach mal überhaupt gar nicht. Kann man also im Moment, würde ich noch warten, bis das so ein paar Versionen rum sind. Ja, es ist wirklich, ja, also ich habe die, du sollst ja synchronisieren können zwischen Geräten sozusagen. Und auf dem Tablet dauerte das so eine halbe Stunde, bis der auch nur überhaupt einmal synchronisiert hatte. Und auf dem Handy war nach einer Stunde noch nichts passiert. Und dafür waren dann alle Daten weg. Also Super. das läuft überhaupt noch gar nicht. Naja, ist noch Potenzial drin, ne? Ja, viel. Dann wird, aber muss ich doch dazu sagen, aber was geil ist, die haben automatisch mittlerweile von Lomap kommen die, glaube ich, kriegst du drei Karten, also unter anderem Deutschland komplett umsonst dazu. Das ist schon mal gut. Vor allen Dingen das echt gute Karten, die waren besser als die reinen OC-Karten, die ich habe, diese Freizeitkarte. Ja. Da waren ein, zwei Wege mehr drauf und auch besser zu erkennen. Also das war beeindruckend, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ja, was haben wir noch? Faires Tauschen gewünscht. Hattest du ja sogar schon was zugeschrieben. Ja, wie immer, das ist nichts Neues. Das Das ist richtig, neue ja. GC-Magazin, da kamen, glaube ich, die meisten Kommentare. Oh, jetzt ist gerade die Meise gekommen. Jetzt wird gleich wieder geschlafen hier, wenn sie sich in 5 Minuten da das Fell rausgerupft hat. Darf man nachträglich noch begrüßen? Rainer Willkür ist gekommen. Guten Oh, Abend. ja, Mensch. Ist das der einzige Ich glaube heute, ja. Reviewer hier? Mensch. Ja, sieht so aus heute, ja. Neues GC-Magazin, da sind, glaube ich, die meisten Kommentare gekommen. Und die meisten waren sicher. Also, was tatsächlich viel bemängelt wurde, was mir gar nicht so aufgefallen war, weil ich aber auch die anderen Berichte nicht immer so lese, dass wohl viel schon vorher mal veröffentlicht war auf dem Blog. Ja, Das wusste ich nicht. ist mir auch so bei ein, zwei Sachen was mir aufgefallen, aber jetzt muss ich auch dazu sagen, ich lese nicht regelmäßig deren Blog, sondern ab und zu, so Ja, nach Bedarf genau. mal. Was ich tatsächlich wirklich, also also was ich auch im Kommentar geschrieben habe, dass das Magazin wurde künstlich voll gemacht. Das störte mich wirklich am meisten. Das Ja. kommt die Schriftart rein, riesengroße QR-Codes. Also als wenn ich mit dem ersten iPhone versuche zu scannen und solche Geschichten. Ja, die Schriftart war, fand ich, also anstrengend, weil das auch sehr große Schrift und trotzdem sehr dünne Schrift. Also ja, nee, hat mich auch noch nicht. Aber wir haben es ja auch ausführlich Genau. kommentiert, kann man ja auch nachlesen in den Kommentaren. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben. Also da sucht einfach im Blog nach dem Artikel oder Lest nach nochmal den nach, Kommentaren. genau. Ja. Brauchen wir nicht alles wieder aufzählen, warten wir auf die nächste Version, vielleicht wird die ja besser. Bestellst du die? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so Also genau. ich habe, ich sag mal so, ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ich warte mal ein bisschen ab, mal gucken. Ja, mich hat das noch nicht so überzeugt. Also, aber das liegt ja auch nicht an denen, das ist in meiner Meinung mal Geschmackssache. Die haben sich schon Mühe gegeben, alles keine Frage. Es ist auch ein wertiges Magazin, ne? Wenn man es in der Hand hält, ist es wirklich schön, Ja, wenn es nicht so vom Druck stinken jetzt abgesehen. würde, Ja? Aber ich habe es auch, also allein um zu gucken, ob wirklich die Kritik, die aus so verschiedenen Kanälen, ich habe es auch im anderen Podcast schon gehört, da wurden auch so ein, zwei Sachen mal bemängelt, ja. nur um zu gucken, wie sie es umsetzen. Ne? Was wurde da bemängelt? Unter anderem das Design, ne? Also verschiedene Schriften auf einer Seite und dass es alles sehr unruhig wirkte und noch ein bisschen, Ja, also okay, das stimmt, Design ja. und auch der Geruch wurde ein bisschen, aber also viele Podcasts mögen ja auch nicht dann sagen, was nicht so gut Ja, ist. ich weiß, was du So, meinst, ne? ja. Es wurde erwähnt, aber es wurde eher belächelt so ein bisschen so. Und Also mich hat naja. der Gestank tatsächlich gestört. Also das war das, was mich am meisten Also ich störte. habe allein des Gestankes wegen nach 5 Minuten das Ding erstmal weggelegt und am Ja. nächsten Tag wieder in die Hand genommen und da war es halt immer noch nicht besser. Jetzt mittlerweile liegt es ja seit 2, 3 Wochen im Regal. Ja. Es wird besser langsam, ne? Aber es ist Okay. schon, also es ist schon ein bisschen, aber da können Sie halt für die Farbe auch nichts. Es ist halt nur die Frage, ob man es wirklich so hochwertig drucken muss, ne? Nee, ich würde es nicht mal. Mir war es viel zu dick zum Umblättern. Du konntest es Ja. ja kaum falten, weil es dann wieder zurück wollte, weil die Außenhülle so dick war. Und, naja, gut, wir kommen zu sehr Details. Genau, Aber es steht in den Kommentaren alles drin. genau, dann kam ein Kommentar, Polizei lockt auch mal Caches in Geesthacht. Das war, glaube ich, von 2009 das Beispiel vom A-Team. Kannte ich tatsächlich auch. In der Ecke habe ich ja damals viel gecached. A-Team ist mir also auch sehr gut ein Begriff. Sehr geile Caches übrigens. Ja, Polizei kenne ich auch. Auch hier in Hamburg haben die mal gelockt. Das ist mal ganz süß, wenn da irgendwo da drin steht. Oh, wir waren auch hier. Manchmal kommt die Polizei ja sogar beritten aufs Event, ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Und zuletzt hatten wir noch Komoot nutzen. Auch viele nutzen, wie ich das auch mache, nur zum Aufzeichnen und wenig zur Planung. Da empfehle ich auch eher Locus. Also da ist Locus einfach gut, um sich vorher Routen rauszusuchen und so. Da finde ich es immer noch unschlagbar. Aber zum Aufzeichnen finde ich Komoot wirklich grandios. Das muss Ja, ich weil es so sagen. simpel ist. Du drückst Ja. einen Knopf, sagst Aufzeichnen, fertig und dann läuft das. Und das Okay. läuft auch stabil. Er ordnet nachher die Fotos zu. Man kann sich selbst eine kleine Erinnerungstour dann davon immer mal angucken. So. Ja, das ist schon ganz genau. Cool. Wo wir gerade übrigens bei Polizei waren und Event, ne? An dieser Stelle schöne Grüße an Holger, ne? Ja. Der scheint ja jetzt, wie ich gestern gesehen habe, es geht ja nicht nur bergab, sondern auch bergauf. Ich glaube, wir müssen das nächste Event mal machen. So langsam, es sieht so aus, als wenn er auch schon Steigung laufen möchte. Ne? Ja, dann wird Zeit, ja. Hast du das gesehen auf Facebook, das Video? Nee. Auf Facebook? Nee, da habe ich nicht geguckt. Ich glaube, auf Facebook war das. Da hatte er tatsächlich ein kurzes Video, wie er so eine Rampe runtergeht. Also es wird besser. Holger, das sieht gut aus. Mach mal weiter so. Irgendwann auf dem Event musst du allein den Berg wieder hoch. Ne? Zur Not trage ich dich auch. Aber auch nur zur Not. Ne? Ne, kriegt ein Seil um den Hals, zieh wieder hoch, das kriegen wir schon hin. Genau. Ja, dann, ach, ich habe mal gebastelt, eine Liste offener Mysteries. Tausend Dank für die Datenspenden. Die haben uns so zugekleistert mit diesen 3-4 GPX-Dateien. Ich glaube, jetzt habe ich für 5 Jahre genug. Es war so einen großen Umkreis. Hast du alles gemacht, welche noch fehlen? Ne? Ja, aber es ist wirklich klasse. Also ich habe viele aus Buxtehude und so bekommen. Ich weiß, die ersten Sabbat schon wieder im Hintergrund, weil ihnen das gar nicht passt, dass man Mysteries abgreift, mache ich trotzdem. Ich baue mir da meine eigene Moral. Ich habe sie ja gelöst. So, indem ich mir die Koordinaten abschenken lassen. Also steht nirgends, dass das keine Lösung ist. War auch wirklich cool. Also ich habe die letzten 2-3 Wochen tatsächlich echt ganz viel wieder in Buxtehude so zu Fuß hinlaufen können. Das waren dann so 15 Kilometer Touren, weil ich ja auch hinlaufen muss leider. Aber trotzdem kann ich endlich mal wieder ohne Auto fahren ein bisschen cashen. Das war richtig, das hat Spaß gemacht. Das siehst du. Aber ich finde es auch nicht verwerflich. Also wer uns da was zukommen lassen will, ich löse auch welche selber, aber eigentlich habe ich zu diesen ganz schwierigen gar keinen Bock, gar keine Zeit. Ich glaube, ich habe 2 Stück jetzt mal wieder selber gelöst, weil da stimmten die Koordinaten nicht mehr, weil sie die zwischendurch geändert haben. Habe ich das Rätsel jetzt mal selber gemacht. Aber ich habe noch so 15 Stück, das wären welche, also müsstest du dir auch nochmal so eine Liste machen, dass wir nächstes Mal mit reinhängen noch. Aber ich habe mal 15 Stück zusammengefasst, wo ich die, da würde ich mich freuen, ja, oder, weil die alle so unter 10 Kilometer sind. Ja, das ist eine gute Idee. Die mache ich mir auch mal, weil ich habe auch so ein paar richtig knackige. Meine sind noch nicht mal knackig. Ja. Nein, also machen wir 2 Listen. Ich habe meine jetzt mal reingehängt schon mal. Können wir da, also als kommen die Shownotes, da hänge ich da nächstes Mal auch dann mit dran, wer da wirklich sich berufen fühlt, gerne, nehmen wir immer gerne. Das ist halt quasi wie eine Rätselgruppe dann. Ne? Gibt sogar eine Nummer, ne? Oder ja. BM 9 EMWQ, also Bertha Martha 9 EMWQ. Darunter müsste man sie wahrscheinlich finden. Ich habe da auch immer keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Ist auch nicht dringend und gar nichts, sondern ist einfach halt alles unter 10 Kilometer, das ist schön. Erstmal haben wir ja genug zum Abgreifen. Ne? Ja, dann habe ich noch einen vorweg, den ich da gar nicht drin stehen habe. Moment, ich muss da unten mal gucken. Oh, Dr. Ringding fragt gerade nach berittener Polizei auf einem Event. Das hat er wohl noch nicht gesehen. Ach so, das war auf dem Wilser Berg vor 4 Jahren oder so. Ja, müsste hinkommen. Da kam, also berittene Polizei ist ja in der Heide in der Saison immer da, ne? Und reiten da quer durch die Heide. Und die kam tatsächlich hier oben auf den Berg und die eine von den beiden Polizistinnen war Geocacherin. Ja. Und deswegen hat sie ihre Kollegin mitgenommen und ich glaube, die war auch lange da, ne? Halbe, dreiviertel Stunde waren die da oben bestimmt. Die haben da auch noch sich mit fotografieren lassen mit Holger, der das gar nicht so witzig fand, dass ihm das Pferd erstmal immer in den Rücken stieß. Das hatte irgendwie richtig Spaß an Holger. Die Polizistin bei auf dem Foto eher so guckt, als wenn Holger ihren Hintern packt. Aber das stimmt, aber es war tatsächlich das Pferd, das Holger immer in den Rücken packt. Das fand Holger nicht so gut. Das war tatsächlich eine Erinnerung, die hängen bleibt, ja. Ich meine, die haben beide gelockt. Das kann sowas natürlich sein. Das weiß ich nicht. Eine war definitiv, das weiß ich noch. Wollte ich gerade sagen, eine sagte, dass sie das auf jeden Fall wäre, ja. Ja, ach so, zurück zu dem einen, den wir außerhalb hier noch mit reinnehmen. Ich habe mal GC95VRQ. GC95VRQ, der Moorexpress. Und das war wieder so ein Spezi, der hat dann im Hint reingeschrieben, sorry, ich lösche ab sofort nichtssagende Kurzlogs. Ja. Was hatte ich irgendwo geschrieben? Kam gleich als Antwort natürlich. Oh, das ist doch eigentlich, fordert doch das +1 schon heraus. Ich habe es da gelassen, ich habe ein normales Log geschrieben. Aber ich habe tatsächlich mal bei Groundspeak angeschrieben, ob das so okay ist. Und tatsächlich ist ja, sie haben nichts gemacht, das steht da immer noch drin. Also scheinbar. Ja, aber er macht stört ja auch nichts. Sie das? Nee, ich sag ja, mich interessiert, ich wollte ihn auch gar nicht anschwärzen, sondern ich habe wirklich nur mal gefragt, wie sie dazu stehen, weil das interessierte mich mal. Und also sie haben offensichtlich nichts gemacht. Also nee, von daher. Er hat ja auch Kurzlocks da drin, da steht er mir gefunden, nicht für kleine Menschen, das ist ja auch ein Kurzlock schon. Ja, das stimmt. 9.4. Also das stimmt. Da hat er ja auch nicht gelöscht. Ne? Na, ich hätte gedacht, dass sie tatsächlich grundsätzlich ein Problem damit haben, also dass sie das auch nicht wollen, aber nein, deswegen mal so als Info, sagt keiner was zu. Tja, das ist komisch, ne? Weil ich ärgere mich immer über Leute, die halt so Kurzlogs schreiben, weil ich denke immer, so ein zwei Sätze kriegt man doch irgendwie immer hin, ne? Und wenn man war und dass der Cash gerade richtig kam, um sich die Nase zu putzen oder so. Ja, aber da bin ich immer so, ich denke immer, ja, wenn das sowieso sinnlos ist inhaltlich, warum soll ich überhaupt was schreiben? Also wir haben hier einen, der kenne ich früher noch, der ist mit mir immer zur Schule gegangen, der loggt immer alles mit Submitted bei Garmin Oregon. Weil das da standardmäßig drin stand im Garmin. Und das macht er auch seit 5 Jahren so. Und ich denke immer, wenn ich das sehe, erstmal denke ich auch immer, oh Mann. Und zweitens denke ich, ja, was soll denn das? Bevor er irgendwelchen inhaltslosen Scheiß schreibt, kann er auch den Standardsatz lassen. Also irgendwie. Von dem siehst du dann irgendwann nach ein paar Jahren, ob er dann noch ein Oregon hat oder umgestiegen ist, ne? Ja, ja. Nee, also der steigt, wenn nicht um, der bleibt bei Garmin. Der macht das auch, weil er, der ist eigentlich sein Hobby Mountainbiken. Und der hat das Dings da vorne am Lenker und dem geht's ums Mountainbiken und nebenbei sammelt er Caches mit ab, ne? Also das ist für ihn so ein Win, ehrlich gesagt. Wenn du Geocaching schon als Zweithobby nur noch hast, dann ist es auch okay, ne? Ja, also er cacht auch schon intensiv, aber Fahrrad steht bei ihm schon immer sein Leben lang, glaube ich, im Vordergrund. Naja, auf jeden Fall nur mal so zwischendurch eingeworfen. Genau. Jetzt kommen wir, warte mal, jetzt fass es gar nicht. Wir sind nach 22 Minuten schon, ja, geht das eigentlich schon los. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken so. Ne, wir haben, seitdem wir die Kommentare so kurz ziehen, ne? Ja, stimmt. Aber dafür, ich will jetzt nicht sagen, dass wir heute die 90 Minuten schaffen, ne? Sieht schlecht aus. Meinst du, kriegen wir heute nicht voll? Nee, ich glaube ja. Nicht. Nee, wollen wir gucken. Kann ganz gut passen, ich bin erkältet. Ne? Ja, das stimmt. Geocaching im Fernsehen. Da gab's auf, wo war denn überhaupt, ZDF heute. Genau. Wieso überhaupt ZDF heute? Das sagte mir gar nicht. Ach nee, Hallo Deutschland heißt das, genau. Hallo Deutschland. Im ZDF gab's dann am 23.04. ein 5-Minuten-Video, wir verlinken das auch, von Lara Bauerkamp, bei Bauerkamp mit irgendeinem so Zwerg, der da nebenbei, nein, mit Daniel Flieger. Die sind da einmal irgendwo durch die Walachei gelaufen und haben, ich glaube, 2, ne, oder 3. Ja, 2, 3 Caches gezeigt. 2, 3 Caches haben sie gemacht. Eigentlich so ein 0815 Bericht, also jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern eigentlich sogar relativ sachlich. Ja. Einige haben sich aufgeregt. Sie hatte wohl gefragt, wie war das? Gibt's auch Punkte? Und er sagt, ja, das geht um Punkte. Und dann haben einige gesagt, nein, das geht nicht um Punkte. Ja, doch, eigentlich hat er da ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt. Ja, natürlich geht es um Punkte. Das siehst du doch oft genug. Also sonst hätten wir doch, sonst würde es diesen Podcast fast nicht geben. Wie hat sie ihn noch genannt? Profi-Geocacher? Ja, naja, das übliche Gesülz. Ich glaube, da kannst du dich aber auch als Protagonist gar nicht gegen wehren, habe ich so. Also da muss ich ihn ausnahmsweise auch mal in Schutz nehmen. Ich denke mal. Wahrscheinlich, wenn er sagt, er macht das beruflich, dann bist du halt Profi. Ja, genau, das hört sich einfach gut an. Ich fand den Bericht insgesamt, so also, wie hier Andy Handicap. Schlechtere Berichte, ne? Ja, Andy Handicap schreibt das auch gerade. Den ZDF-Beitrag fand ich sehr gelungen. Ging mir auch so, nicht so ganz überzogen, ein bisschen müssen sie immer. Ja. Klar, was sollen sie machen? Wenn du das im Fernsehen siehst und nachher wirklich mal cachen gehst und denkst, Mensch, wie dämlich sind die durch die Gegend gelaufen und haben den Baumstumpf noch nicht gefunden, da ist halt ein bisschen Show, ne? Im Hintergrund kriege ich die erste Datenspende, das ist gut. Ja, also sie haben natürlich ein bisschen Show gemacht und natürlich waren das wieder schöne Caches, die man nun nicht gerade mal findet, wisst ihr alle selber besser als wir. Aber insgesamt fand ich es auch völlig in Ordnung. Also kann man so machen. Interceptor schreibt gerade, deine Mystery-Wunschliste ist auf privat gestellt. Das ist auch richtig. Soll er die Koordinaten sonst lesen können? Ne? Nee. Die habe ich nicht auf privat. Naja, hat er doch hier verlinkt. Weil ich konnte auch reingucken. Also, ja, jetzt steht diese List you are trying to access ist privat. Doch, siehste, Interceptor war noch nicht. Ist sie aber nicht. Müsst offen. Public, nee, dann habe ich die. Schreibt doch, es geht, er schreibt, es geht. Ja, aber wenn ich den Link klicke tatsächlich, na, ist egal, auf jeden Fall funktioniert, irgendwie funktioniert es. Vielleicht war Interceptor jetzt noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur, weil wir immer so schnell mit den Kommentaren durch sind. Ne? Ja, aber der Link war, glaube ich, falsch, weil der Link, den er hatte, da ist das tatsächlich so. Ja, wir hauen den richtigen Link nochmal in die Shownotes rein. Geht noch nicht, leider. Ist egal, wollte gerade sagen, verlinken, der so wichtig ist, der Scheiß auch nicht. Genau. So, wo waren wir denn? Achso, Fernsehen hatten wir gerade abgehakt. Wenn wir denn schon beim Fernsehen sind, weil das kam auch schon im Chat. Achso, genau. Am 3.25 Uhr auf Kika habe ich auch schon programmiert, dass er mir das aufnimmt. Da gibt's, ich glaube, das ist so ein 10-Minuten-Bericht, wenn ich das richtig gesehen habe, über Geocaching. Genau, Geocaching mit Jess und Ben. Genau. Am Montag um 20 Uhr. Wobei ich da ehrlich gesagt viel größere Befürchtungen habe. Ja. Die teile ich. Ja, der Kika, da ist dann, naja. Ja gut, das ist natürlich auch ein ganz anderes, also ich bin mal gespannt. Ich werde den Junior dazu zwingen, dass er mitguckt. Der ist ja nun auch so kleiner Nachwuchs-Cacher. Mal sehen, wie er das aufnimmt, ne? Ja, das stimmt. Ach guck mal, von Hoja haben sie einen Cache gefilmt. Wir werden uns das angucken und dann beim nächsten Mal mit Sicherheit schön drüber herziehen. Genau, weil allein wenn er vom Stamm kommt, dann müssen wir gucken. Ne? Stimmt. Apropos drüber herziehen, Geocaching-Magazin, läuft ja. Ja, es gab wohl mal die Anfrage beim Geocaching-Magazin, ob sie das denn wirklich so toll finden, alles und jedes mit ihren Scheißaufklebern zu bepapsen. Und ich weiß auch nicht, die haben irgendwie alle Land am Zaun. Wo wir unsere Sticker aufkleben, wägen wir natürlich immer gut ab, damit sie niemanden einschränken oder ähnliches. Also was ein Gesülz. Ach, vorher noch besser. Sticker sind eine Kunstbewegung, der man im öffentlichen Raum sehr oft begegnet und wirklich spannende, kreative Orte erschafft. Also was bitte ist an dem Frieda Reist, wo... Da kannst du auch Klo mit abwischen und mit dem Geocaching-Magazin-Sticker fassen daran Kunst im öffentlichen Raum. Also sorry, aber ihr macht das, weil ihr Werbung machen wollt und dann habt doch wenigstens den Arsch auch einfach zu sagen, wir machen das, weil wir Werbung machen wollen und nicht so eine Schwachsinnsbegründung. Ehrlich, da rollen sie die Fußnägel hoch. Und wenn das Kunst im öffentlichen Raum wäre, dann wird zum Beispiel in den Gesetzen und Vorschriften der Städte nicht drinstehen, dass zum Beispiel Beschmieren und Bekleben verboten ist. Ja. Ne? Da steht irgendwer stand auch drin. Irgendwer fragte auch auf Telegram, glaube ich, wie das ist damit, ob das denn erlaubt ist und so. Nein, das ist nicht erlaubt. Und wenn ihr das tatsächlich euch nachgewiesen wird, dann weiß ich, fährt da die wie heißt das? Der Bauhof. Der Bauhof, die Mitarbeiter hin, machen das sauber und dann bezahlt man dafür. Punkt. Das Problem ist natürlich, jetzt beweis mal, dass das nicht nur deren Sticker ist, sondern dass sie den auch wirklich aufgeklebt haben. Ja. Dafür jetzt vor Gericht zu gehen, also... Es gibt natürlich Leute, die auf Instagram dann irgendwie sich da mit ihrem Sticker positionieren dazu, also abfotografieren, naja gut, dann... Also, dann hast du ihn immer noch nicht selber aufgeklebt, also glaub mir... Ja, die Beweisführung ist schwierig, ne? Ja, eben, also die sind zwar so doof und machen es weiter, ich weiß nicht, was das bringen soll. Meint er denn jetzt ernsthaft, da geht einer vorbei und sagt, oh, guck mal, geiler Sticker, das Heft muss ich kaufen. Nee. Soll ich mir das in etwa so vorstellen? Also, doof kann man doch gar nicht sein. Das, was ich im Chat auch schon geschrieben habe, es führt dazu, das habe ich genau beobachtet, dass nach 3 Monaten nicht ein Aufkleber drauf ist, sondern 4 oder 5. Ja, das stimmt. Wenn einer anfängt, macht der nächste. Ja. So, und das ist die Scheiße da dran. Ne? Ja. Und irgendwann siehst du, wie auf dem Bild auf der Zugspitze, dass das ganze Gipfelkreuz zugeklebt ist. Bescheuerten Stickern. Ja, mit Plastikdreck. Das muss man mal ganz klar sagen. Nichts anderes als Plastikmüll, der da verklebt wird. Das ist das Schlimmste daran. Aber ich weiß nicht, dieses Heft hat sowieso, ich weiß auch nicht, die haben, glaube ich, den gleichen Außendarsteller wie Trump oder so. Ich kann mir das sonst nicht mehr vorstellen. Ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal eine Liste rauszubringen, der Blogger. Ja, die Podcasts, die Geocaching-Podcasts, seit 3 Ausgaben soll es sie geben und sie haben es bis heute nicht geschafft. Ich gebe euch mal einen heißen Tipp, ihr hört ja hier sowieso heimlich zu. Nehmt doch einfach Süffels Liste und druckt die ab. Dann habt ihr die 5 Podcasts zusammen und fertig ist das. Mein Gott nochmal. Und das ist so der Punkt, wo ich mal denke, also wenn man es dann halt so professionell macht, das Magazin, und wenn ich da was ankündige, dann mache ich das auch. Nee, also das Wort professionell nehme ich nicht mehr in den Mund mit dem Magazin zusammen. Es tut mir leid, aber also das ist so absurd, das fasse ich ja schon nicht mehr. Ehrlich, eine Podcast-Liste, also als wenn das Raketenwissenschaft ist oder was. Ja, na gut, aber vielleicht bleibt nicht so viel Zeit, ne? Das mal so vernünftig zusammenzustellen und ein bisschen zu googeln, ne? Ja, wenn zwischendurch immer eine von den Pfeifen reinhauen muss, dann ist das schwierig. Ja. Alter Vogel. Ja, im nächsten Heft geht es um Podcast, schreibt Marie gerade. Nee, das soll jetzt schon seit 3 Heften darum gehen. Ja, ja, das ist schon länger. Vielleicht haben Sie einfach Angst, oder vielleicht haben Sie tatsächlich gemerkt, es gibt keinen Podcast, der gut über Sie berichtet. Das kann natürlich auch sein. Doch, da kenne ich zwei, die berichten über alles toll eigentlich berichten sie alle immer toll über jeden. Sie wollen ja eventuell auch mal da genannt werden und sie wollen ja vielleicht auch mal einen Cash früher machen als andere und so. Und dann wird schon genug geschleimt, das klappt schon. Wenn sie einen Arsch in der Hose haben, werden sie uns auch erwähnen. Och, und wenn nicht, ganz ehrlich, ich glaube, also uns kennen, glaube ich, mehr als das Geocache Magazin, habe ich mal was gefühlt. Wer uns kennen will, der kennt uns. Und wer nicht, der kennt und lernt uns kennen. Eben. Nee, also bin gespannt, wann das mal kommen wird. Dann haben wir, also das war aber auch wieder so ein Monat der Merkwürdigkeiten, also wo ich mich manchmal denke, so, manche sollten, bevor sie schreiben und so kurz mal so, ich glaube Demut ist das richtige Wort, und mal kurz drüber nachdenken, wie wichtig man so selber wirklich ist und ob man sich überhaupt wichtig, also wir reden vom Hobby Geocaching, ey, und manche, ich glaube, die würden natürlich so eine Krone aufsetzen. Ich denke, das ist immer so, wie die Leute, die so bei Twitter oder bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer dann sagen, so, und ich bin jetzt hier weg. Mir persönlich fällt dies und das nicht und jetzt gehe ich. Ja. Statt einfach die Tür aufzumachen und zu gehen. Rauszugehen und dann auch draußen zu bleiben, wenn es geht. Ja. Weil sonst macht man sich langsam irgendwie auch zum Affen. Also, wir wollen reden von T. Capitano. Ja, er hat mal wieder, mal wieder stimmt bei ihm ja nicht. Aber es ist mal wieder einer von denen, der jetzt mal die Geocaching-Bühne, wie soll ich das sagen, verlassen hat. Mit den Worten, also er hat das geschrieben bei Helden der Kindheit, wir verlinken das natürlich auch. Erst hat er die Bühne ja verlassen, das hatten wir ja letztes Mal im Podcast. Genau, da hat er gesagt, fragt nicht. Warum? Genau, und leider haben wir ja nur einen Monat im Podcast, eigentlich hätten wir nämlich sonst im nächsten, eine Woche später schon, es waren ja 3 Wochen. Also man sieht, wahrscheinlich im nächsten ist er schon wieder zurückgetreten, ich weiß es noch nicht. Es waren 3 Wochen, in denen genug für eine ganze Dekade passiert ist. Ich möchte mich vor allem bei den vielen Zuschriften bedanken, die ich alle nicht beantwortet habe, weil es zu viele waren. Ich habe versucht, auf meiner Seite meine Gedanken dazu festzuhalten, für diejenigen, die es interessiert. Danke an alle für die Unterstützung und guten Wünsche. Wer mag, schaut sich gerne die Infos Tag für lesenswerte Log in meinem Profil oder meiner Seite an. Kurz und gut, er macht weiter. Also nun kenne ich das ja auch mit Rücktritt vom Rücktritt und alles, ist ja kein Problem. Aber nach 3 Wochen ist schon echt derbe. Vorsichtig gesagt. Ja, genau. Und wenn man sich dann ein bisschen durchliest, was ihn eigentlich so gestört hat, ich kann es so ein bisschen nach, also das ist ja auch was mich ab und zu nervt, aber das gibt es ja auch schon seit einigen Jahren. Und mein Gott, dann lass sie doch mit Kurzlogs kommen und Copy-and-Paste-Logs. Das ist halt heute. Ja, was heißt auch heute? Das war früher zum Teil auch schon so. Ich weiß immer gar nicht. Also das war früher echt anders. Früher hatten die Owner keine Erwartungen. Und heute, weiß ich auch nicht, ihr seid auf der falschen Plattform. Wenn ihr unbedingt geküsste Füße haben wollt, dann macht eine eigene Seite auf, macht da eine Escape-Room vorne oder sonst was und dann habt ihr selbst die Hand drauf und dann könnt ihr das verlangen. Solange ihr bei geocaching.com seid, könnt ihr exakt gar nichts verlangen, weil da nichts vorgeschrieben ist. Punkt. Und ob das moralisch gut oder schlecht ist, die Diskussion führen wir in 50 Jahren noch. Ja, aber du siehst halt, jemand, der dann, ich kenne seine Caches nicht, aber die sind ja jetzt nicht 0815 anscheinend. Ja. Du hast halt eine gewisse Erwartungshaltung dann, dass du das irgendwie ehrwürdig gelobt wird, ne? Also geachtet wird. Und da bist du halt falsch. Ne? Also wenn du eine Dose rauslegst, musst du davon ausgehen, das dauert keine 2 Wochen und eventuell ist sie kaputt. Oder zerkloppt, geklaut, verbrannt, was auch immer. Ja, das kann alles passieren. Und ich weiß nicht, also die Erwartungshaltung ist schon der Fehler. Also sorry, liebe Ona, aber das ist euer Problem. Das ist auch, irgendwo kam dann auch, ja, sonst haben wir irgendwann nur noch Film. Ja, und? Ja, also mittlerweile finde ich ja fast, ob ich es nur will oder nicht, sowieso fast nur noch Paddlinge. Wann findest du noch mal ein Small? Ne? Ja, vor allem, sie reden doch alle davon, als wenn das Cashen kaputt machen würde. Ne? Und oh, dann sind die ganz guten Dosen weg. Wer will denn noch Cashen? Ich will euch mal was sagen. Ich habe 2004 angefangen, da gab es noch nicht mal Paddlinge, da waren das noch scheiß Filmdosen meistens. Mhm. Und dieses Hobby ist trotzdem explodiert. Und zwar nicht, weil es so viele geile Dosen gab, sondern weil das Suchen so viel Spaß macht. Genau. So einfach ist das. Da ist noch nie Millionen von Neuen gekommen, weil einer einen geilen Cash gelegt hat, sondern die kommen, weil sie diese Suche gut finden. Die meisten bleiben nur ein Jahr, dann merken sie, okay, ich muss mich doch bewegen, ist doch scheiße. Aber die lange bleiben, die sind da, es ist doch das Suchen und nicht diese paar geilen Cash. Die Leute, die auf diese Hub, Blink und ich weiß nicht, was Caches geil sind, denn das sind die nach einem Jahr trotzdem abhauen, weil sie merken, ja, jetzt ist mal irgendwann alles erreicht. Mehr geht nicht. Ja, aber du siehst ja, wenn so Caches rauskommen mit viel Tüdelü und Tamtam, die Runden werden halt gegangen. Guck dir die von den Fese das an. Meinst ja, überhaupt nicht, aber ja, aber geh doch hin und kack die in die Gegend mit einer Tennis-Abschusspistole. Die werden genauso gegangen. Die werden eigentlich sogar noch viel eher gegangen, weil die meisten gar keinen Bock haben auf dieses ewige Gesuche, wenn das so lange dauert. Das stimmt, ja. Also guck dir mal an, diese ganzen Power-Trails, die jetzt, also verstecktechnisch einfach mal Dreck sind, sorry, aber muss man ja auch mal so klar sagen, die können ja liebevoll und alles sein, aber verstecktechnisch sind sie natürlich Dreck. Du läufst rum, guckst in einen Baum und hast die Dose. Mehr ist es nicht. Mit Suchen hat er schon fast nichts mehr zu tun, sondern einfach nur mit rumlaufen und diese Caches ablaufen. Und die Dinger, das sind die, die überlaufen werden. Also wenn wir danach gehen, dann sind Power-Trails das Beste, was Cachen zu bieten hat. Ja, stimmt, wenn man Bock hat, sich alle 180 Meter zu bücken. Ne? Ja, und auch da sind genau die Cacher, die du nach einem, zwei Jahren nicht mehr siehst. Ja, und bei uns ist es tatsächlich so, aber vielleicht sind wir beide zum Beispiel auch da sehr speziell. Ich habe jetzt auf diese Gadget-Dinger nicht unbedingt viel Bock. Manche sind nett, aber wenn es länger als 5 Minuten dauert, habe ich keinen Bock mehr. Ja. Das ist einfach so, weil ich gehe nicht deshalb raus, sondern ich gehe raus, weil ich an dem Tag vielleicht eine kleine Runde laufen will, mit der Familie 5 bis 10 Caches machen oder so. Und wenn ich an einem Cache schon eine halbe Stunde rumfummeln muss, dann habe ich halt dann irgendwann keinen Bock mehr. Fummeln kann ich dann irgendwie woanders mit der Familie. Ne? Absolut. So, aber ich glaube, ich würde sagen, fast 50% sehen das halt anders. Die wollen halt geil was erleben und oder halt Punkte sammeln. Ne? Ja, aber wie gesagt, dieses geil was erleben und so, das sind in meinen Augen wirklich genau die du dann irgendwann auch nach einem Jahr spätestens nicht mehr siehst. Weil das sind so Leute, das sind so Hobbyhopper. Mhm. Die machen ein Hobby, dann merken sie, oh, jetzt haben wir so langsam alles durch, jetzt wird es langsam mühselig oder ich muss auch mal was Einfaches machen und nö, dann gehe ich zum nächsten. Aber vorher fordern sie, dass alles geändert wird. Das finde ich immer das Schlimmste. Ja, genau. Und Tidol schreibt es gerade im Cash, man kommt halt in Gegenden, die man ohne Cash nie gesehen hat. Und das hört sich immer so gehoben an, aber es ist ja tatsächlich so. Ja. Ich komme in Gegenden, wo ich sonst wirklich nicht hingegangen wäre, wo ich manchmal denke, Mensch, ist das hier schön. Ja, das ist das, was Cachen ausmacht. Für uns beide zumindest und für viele andere. Aber viele, viele, viele andere finden es geil, wenn sie dann irgendwie zu dem Müßmannhaus oder wer weiß was. Ja, ist auch völlig okay. Also ich will auch gar nicht sagen, dass diese Cache schlecht ist. Ich will nur sagen, diese Behauptung, dass das die Cacher ziehen würde, das ist sicherlich, sind da welche und die wollen da auch hin. Das ist alles gar keine Frage. Aber ziehen tun Powertrails zu dieser Schrott. Das ist das, was Neukescher lockt. Masse. Das sieht man doch. Das ist einfach eine Abstimmung mit den Füßen. Da kann man noch so viel reden über Qualitätscaches und bla. Und ich finde die Powertrails scheiße. Ja, und kaum liegt da einer, sind die ersten 200 Leute durch. So, ja, da brauche ich gar nicht was lesen und mir anhören. Da brauche ich nur hingucken. Und dann sehe ich das. Das stimmt, da hast du im Endeffekt recht. Power Trails, wenn da eine 15er Runde rauskommt, dann brauchst du den Tag mit der anderen gar nicht losgehen. Ja. Ich hatte letztes Jahr in Buxtehude, war ich mit Heiko oder wie es. Und an jedem Cache wirklich waren so, boah, die letzte Woche 3 bis 4 Leute. Und dann war einer, den Tag war ich allein oder wie es. Und da war einer, der dann auch nicht da war, hatte ich auch getwittert und so, da war halt nur noch der Deckel am Baum, seit ich weiß nicht wie lange. Der lacht, da musstest du 3 Kilometer mindestens zu Fuß hingehen und da war nix zwischen, keine anderen Caches, gar nichts, sondern du musstest schon 3 Kilometer echt laufen dafür. Den machte dann einer im Monat höchstens. Ja, das ist so viel zu Qualitätscaches. Da reicht ja nicht, da muss ja nicht mal 3 Kilometer, das reichen ja schon 500 Meter von der Straße weg. Ja, stimmt. Wenn ich so auf dem Weg zur Arbeit gucke, so, also das, was ich so an der Straße mehr oder weniger direkt habe, ist alles schon weg. Ja. Und wenn ich jetzt so die Bereiche dahinter mal hingehe nach Feierabend, dann denke ich mal, ich weiß nicht, hier war ein Vierteljahr keiner, ne? Und das ist, ja. 500 Meter laufen, ne? Das sind 10 Minuten. Ne? Ich lese gerade im Chat hier, Marebi schreibt gerade, aktuell zählen Punkte, nicht Qualität. Nee, ich würde das aktuell streichen. Ich weiß, 2006 haben die ersten, ist ja egal, wer es war, hier im Beritt sogar schon Cash-Kontrolle als Found gelockt. Ja. Um mithalten zu können bei den Oberen. Also das hat es schon immer gegeben. Diese scheiß Punkte zählen, da kann man auch so viel reden. Ich meine, wir haben wahrscheinlich eine Hörerschaft, wo das tatsächlich ein bisschen anders ist, die das nur ab und zu vielleicht mal macht oder so, aber insgesamt zählen diese scheiß Punkte halt, da kannst du machen, was du willst. Das ist dasselbe, als wenn du sagst, ich gehe zur Arbeit nur, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich auch einen Kontostand später habe. Ja, genau. Genau. Im Endeffekt kann man sagen, ja, mich interessieren die Punkte nicht, aber auch, kann sich jeder mal die eigene Nase fassen, auf die Statistiken raufgucken, guckt jeder mal. Und in dem Moment musst du sagen, doch, mich interessieren Punkte schon. Zwar zweitrangig, aber mich interessiert es. Ja. Naja, wir werden es auch nicht ändern, aber auf dem Bezug habe ich auch einen, den habe ich weiter unten, warte mal, genau, der war das. Ich muss den mal aufmachen. Wo das auch so Paradebeispiel ist, wieder so GC6E7BP. Das sind wir eigentlich nur, ich bin da mit Rollspielkalle unterwegs gewesen zum Wandern und Heike und seiner Frau. Und da sind wir auch nur durch Zufall mehr oder weniger vorbeigekommen, haben uns den angeguckt und sind dann auch sofort weitergegangen. Das ist so dieses Modell Flasche und da drin ist so ein Holzstock mit Schraube dadurch und du musst praktisch diese Schraube dann da rauspulen, was ja noch geht, aber du musst die auch wieder reinpulen später, weißt du, steht auch extra schon bei, das dauert so mindestens eine halbe Stunde und so ein Scheiß, ne? Und wir haben gleich gesagt, nee, komm, der will ich gar nicht machen. Und was ist? Am gleichen Tag 2 andere, ja, wir haben den da nicht rausgekriegt, aber als Fountain gelockt. Also so Punkte ist einfach das Allerwichtigste. Ich habe ihn immer gefragt, ob er das sein Ernst ist. Nein, hat er geschrieben, er hat die auch angepasst. Er hatte mich dann auch mal so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Und war echt ganz witzig. Einer hat dann auch sein Lock gelöscht. Der andere hatte sein Founded stehen lassen. Und dann DNF gelöscht. Und dann direkt dahinter DNF gelockt. Das fand ich am allergeilsten. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich hätte gedacht, das funktioniert auch nicht. Aber ja, nee, ja, kann man so machen. Muss man nicht so machen. Also gut, er war relativ jung dabei. Ne? Also hatte 22 Funde gerade. Also, naja, gut, vielleicht wusste er nicht so richtig. Ja, ich hatte auch das Gefühl. Aber das war auch so eine Dose. Da muss man dann auch sehen, was mache ich damit? Ja, ich habe sie liegen lassen. Nicht, weil mir der Punkt nicht schnell genug ging, sondern ich mag das Gefummel. Das hat für mich alles nicht mehr viel mit Cash zu tun. Also ich sage ja mal, dieses Gefummel ist das ja nett. Und wenn ich eine schöne Dose finde, ist es ja nicht so, dass ich mich nicht freue. Zum Beispiel habe ich ja irgendwie vor Weihnachten mal da in der Uelzener Ecke, da im Süderburger Land, diesen Geo-Maschinenführerschein gemacht, wo du so einen alten Greifautomaten Jammer quasi bedient. Ja, so ein Ding hatte ich auch mal, ja. Ein nerviger Sound. Aber das macht ja Spaß. So, ja, ne? Das stimmt. Aber ich möchte halt nicht an so einem Cache stehen, wo ich dann irgendwelche Murmeln durch irgendwelche Labyrinthe führen muss. Und nicht nur eine, sondern 15, damit der Auslöser betätigt wird. Ja. Ihr müsst euch da nicht wundern, wenn irgendeiner mal mit der Axt vorbeikommt. Ja, das stimmt. Ist zwar nicht in Ordnung, aber ich kann es trotzdem zumindest nachvollziehen, wie es passiert. Ja. Genau, ich kann das auch mal nachvollziehen. Ne? Ob das so richtig ist, ist die andere Frage. Aber irgendwann hast du die Leute soweit. Ne? Ja, was will ich auch machen? Ich habe die Axt eh mit. Genau. Er hat keine Axt in der Tasche. Sollte man im Wald immer dabei sein. Besser ist. So, was haben wir noch? So kommen wir von T-Capital ein bisschen ab. Also der hat seine Cash wieder da. So ja, ist wieder da. Macht sie schnell. Wer weiß, wie lange noch. 3 Wochen vom Rücktritt bis zum Rücktritt. Finde ich schon. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht angetan. Ich wollte sagen, gebt Gas. Nach 300 Kurzlocks ist wieder vorbei. Ja, nee, also das, ja, also er macht zumindest weiter. Ich glaube, es wird auch viele freuen, weil zumindest sagen sie alle, dass sie klasse sind, da wird schon was dran sein. Dann haben wir, oh Mann, wir haben auch was Aktuelles, das habe ich nur mit reingenommen, weil es jetzt vor kurzem kam. Virtuelle Caches sind jetzt auch adoptierbar. Ich wusste nicht mal, dass das nicht geht. Hätte sich mir auch nicht erschlossen, warum das nicht geht, weil Cash ist Cash irgendwie, ne? Also, ja, aber da fällt mir gerade ein, warum geht das überhaupt? Also, was, ist das nicht egal? Kannst du auch eh nicht pflegen. Ja, aber wenn du zum Beispiel als Owner, na gut, aber ist mal dein Konto löschen kannst du ja eh nicht, ne? Bei Gonzo Nee, geht's gar nicht. Du kannst nee, dich nur nee, nee, abmelden nee, nee, quasi, kannst ne? dich nur Oder abmelden, stilllegen, sag ich mal, ja, ne? genau. Nee, dann ist eigentlich fast egal, ne? Ja, also ich habe es nicht so ganz verstanden bei Virt. Na, vielleicht wenn Sie Ah, ich sag mal, gut, fragen. wenn du jetzt natürlich einen virtuellen hast, ich sag mal so in New York und sollst ein Foto von dir und dem World Trade Center machen, dann hast du natürlich irgendwann nach 2001 ein Ja, Problem gehabt, ne? das meine ich deswegen, ja, vielleicht wenn die Fragen und so nicht mehr passen, dass man dann da Ja, wenigstens rankommt, ja. Fand ich jetzt auch nicht so eine wichtige Nachricht, aber ich dachte, wir nehmen sie mal mit wir rein, erwähnen es damit mal. wir mal irgendwas Aktuelles haben. Klar. Und das Newsletter, es ist immer ein Quell wahrer Freude. Ja, obwohl, ich muss ja mal sagen, wir hatten ja eine Zeit lang wirklich jede Folge die Newsletter drin und haben uns immer gefragt, was nehmen die da Ja. am großen Deich? Aber es wird wieder besser. Ich weiß nicht, ob die neue Praktikanten haben. Ja, ich habe das Gefühl, denen haben sie was gespritzt hier. Also das ist schon echt der. Also es geht um den Artikel vom 20. April, das Eisbrechen, eine Anleitung, die dich zum Sprechen bringt. In Kurzform, sie wollen dir erklären, wie du, wenn du ein bisschen zurückhaltender Typ bist, wenn du sozial eher zurückhaltend bist, Genau. kann der Besuch eines Events mental anstrengend sein. Da wäre ja schon meine erste Frage, wieso gehe ich denn da überhaupt hin? Und die wollten dir jetzt erklären, wie man da ins Gespräch kommt. Ja, und ganz wichtig, wenn du auf dem Weg zu dem Event bist, ne, sag dir Ja. auf dem Weg diese Aussage vor dich hin, um dich einzustimmen. Meine Geosinne sind einwandfrei. Ja. Das sage ich eigentlich auch jedes Mal, wenn ich Den cachen gehe. Satz fand ich, also ich kann mit Leichtigkeit einen Nano im Wald finden. Da scheiße ich höchstens drauf auf einen Nano im Wald. Also, lest euch das mal bitte durch. Das ist, da waren Ja. so viele Sachen drin. Ich hab irgendwann aufgehört, weil ich kriege davon Kopfschmerzen von sowas. Das wird schwierig, das zu lesen. Ja, Also, es ist Wahnsinn, oder? also ich sag mal so, wenn ihr Probleme habt bei Tinder, lest euch das nochmal durch. Ich glaube, auch für Tinder ist das der richtige Weg, Kontakt zu finden. Das ist eine Anleitung, wie man sich überhaupt in Kontaktbörsen und im Sozialen, wenn man niemanden Ich kennt, fand so schön den Unterschied. Mit einer neuen Person mit einer neuen Person eine Unterhaltung anzufangen, kann einschüchternd sein. Hier sind ein paar Fragen, die du stellen kannst, um eine neue Freundschaft anzufangen. Hallo, wie lautet dein Benutzername? Seit wann gehst du geocachen? Woher kommst du? Das geht ja. Also, kann ich deinen Hund nee, streicheln? den Hund nicht, aber. Das habe ich auch gerade so gedacht. Blöd ist, wenn der nicht mal einen Hund hat. Oh Mann, ey. Das ist auch wirklich so krank. Also ich weiß auch nicht, was sie. Und das Schild finde ich auch, hast du dich schon ins Logbuch eingetragen? Lass es uns zusammen machen. Ja, jetzt was? Logbuch eintragen oder zusammen machen? Ne? Ja, das ist eine. Ja. Es ist, ja. Nee, also wer da soziale Kontakte nicht so gut drauf ist, lest euch das durch, danach habt ihr noch viel weniger, kann ich euch versichern. Ja, also wenn ihr uns da hört in Seattle und ich denke, ihr hört uns, ihr seid wieder auf dem richtigen Weg. Ihr kommt wieder öfters in die Sendung, ne? Ja, also ich finde das auch faszinierend. Ja. So, muss ich mal rot färben. Ah, wir haben jetzt Groundspeak hat er wieder. Also erstmal haben sie wohl ihre Homepage zerlegt. Das habe ich eigentlich gar nicht so richtig festgestellt, aber da haben ganz viele gemeckert. Da gab es wohl wieder ein Update, nachdem dann gar nichts mehr geht. Da ging Also, wirklich über einen Tag lang nichts oder so. Es ging, also war lange, dass die ja, Webseite nicht also mehr ging. nichts Neues sozusagen. Und dann haben sie aber immerhin in der GC-App auch Neuerungen drinne. Da siehst du jetzt die Labs auf der Karte, allerdings nur den Startpunkt. Ja, wohl, nee, eigentlich glaube ich nur das Icon, wo es auch in der Lab-App dargestellt ist. Das ist ja nicht unbedingt der Startpunkt. Ja, na ja, okay, Naja, ja. aber wenn ich zum Beispiel hier von 7MID2, ne, der hat ja so ein Lab gelegt quer durch die Samtgemeinde. Da ist der Start halt mitten in der Walachei, die Symbol, wo auch kein Start ist in der Nähe. Ja, okay, Ne, das also ist noch, also deswegen, noch beknackter eigentlich. ja, das Also heißt. sie haben es praktisch immerhin umgesetzt, aber schlechtstmöglichst. So könnte man das. Also sie haben das Sie gemacht, aber haben verkackt, ne? Versagt, wie immer. Genau. Also sie haben alle Erwartungen erfüllt. Dazu können wir dann einen von unseren Tipps unten noch wieder dazu nehmen. Genau. GC Droid. Die können das. Die zeigen alles jetzt an, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Ja. Beta-Version, wie wir von einem geheimen Glider 74 erfahren haben, Gibt's aber demnächst dann auch für alle. Also das ist spricht echt für die. Nee, er schreibt jetzt auch nur den Start. Ich dachte, es wären das Ach also so. alle Zwischenstationen wären. Oh. Oh, ich dachte schon, leider. Nein. Aber, immerhin ist es darf der Entwickler nicht. Oh. Ja, aber immerhin ist es eine der Apps, die es nicht von offiziell kommen, die es dürfen. Ne? Lass das doch erstmal im Moment noch so stehen, dann holen sich alle GC ruhig. Genau. Wir müssen das nochmal checken, Leute. Ne? Also das ist irgendwie alles Schrott. Man muss immer noch entweder dieses gcutils.de benutzen da mit dem Lab2GPX oder man benutzt das Makro von GSAK. Das sind so die beiden Versionen, die funktionieren. Was sie noch dazu entwickelt haben, also die sind im Entwicklungsrausch sozusagen. Die Hamster stehen wohl auch unter Drohung. 7MBD2 schreibt hier gerade nochmal, in CGO ist es auch kurz vor dem Start. Ah, wobei CGO das eigentlich die nicht erlaubte Version ist, weil die grebbeln das immer alle ab und immer wenn die Seite dann umgebaut wird, geht CGO wieder nicht mehr. Ich bin da nicht so der Fan von. Ja, ich mache ja nur damit und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die bei Groundspeak wissen halt auch, dass CGO sehr beliebt ist und irgendwie scheinen die dann zu sagen, gut, dann arrangieren wir uns. Ja, klar, weil sie die nicht alle vom Kopf hauen wollen. Genau. Na gut, was noch eingebaut wurde in die Geocaching-App ist die Sortierung von Souvenirs. Da habe ich auch lange drauf gewartet. Ja, gibt's allerdings auch. Ich habe sie nicht gefunden, also ich kriege die Version, die sie da angegeben haben, nicht. Das ist das Geilste schon wieder dran. Ich wollte mir das natürlich jetzt holen und mal angucken, damit ich für einen Podcast auch mal vorbereitet bin und durfte dann feststellen, dass die Version, in der das geht, gar nicht gibt. Also, das ist Groundspeak. Ich glaube, Groundspeak und das Geocaching-Magazin, kann das sein, dass die irgendwie gemeinsame PR-Abteilung haben oder so? Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Ich kann es tatsächlich jetzt, ich kann sortieren. Neueste zuerst oder Name A bis Z? In der App? In der offiziellen Kack-App, in der offiziellen GC-App. Dann ist das aber neu. Gestern ging das definitiv noch nicht, da habe ich es versucht. Ich müsste jetzt mal gucken, wann hier mein Update gemacht hat. Warte mal. Ja, dann muss er wohl mit dem irgendwann so in vor sehr kurzem das gemacht haben. Weil ich hatte das, bei mir ging das noch nicht. Auf der Homepage ging das schon. Auf der Homepage ging das, genau. Und die sagen alle Killer-Feature und so. Nee, ich finde das auch völlig sinnlos, aber. Nee, ganz sinnlos fand ich es nämlich nicht, weil ich habe endlich mal, weil Heike fragt mich immer ab und zu mal, wieso, was für ein Souvenir haben wir denn gekriegt? Ne, weil ja. Die App sagt ja manchmal, oh, du hast dieses und dieses Souvenir gekriegt. Und du kannst gar nicht so schnell raufklicken, dann ist nämlich diese Meldung weg. Ja, genau, und dann fragt Heike mich abends, welches haben wir denn bekommen? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Und habe ich da endlich mal draufgeklickt und wir haben, glaube ich, jetzt auf der Homepage geht's ja. Also ich habe gerade parallel mal geguckt, meine GC-App wurde gestern aktualisiert. Ja, siehst du, dann ist das seitdem geht das dann, ja. Und bei mir steht jetzt hier 171 Souvenire habe ich. Ich glaube, ich habe nicht. Doch, wir haben sogar. Ah, doch, damals wollte Heike das unbedingt. Die August-Souvenirs, die es irgendwann mal im Urlaub gab, die haben wir tatsächlich komplett absichtlich gemacht. Diese 30 Stück. Mhm. Ja. Weil wir da tatsächlich sowieso mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Und da haben wir tatsächlich jeden Tag rein, aber hätten wir eh. Also, ja. Finde ich aber lustig, dass du zum Beispiel hier, also in der App kannst du ja sortieren, neueste zuerst oder A bis Z. Auf der Homepage kannst du wenigstens neueste oder älteste zuerst. Ja, das war das Einzige. Mich interessiert einfach die neuesten. Das fand ich gut. Weil ich habe nämlich die Tage jetzt auch, nachdem irgendwie das Update hier bei Groundspeak lief, danach haben wir mal drei Souvenirs auf einmal bekommen. Ja, das stimmt, dieses, die hatte ich auch plötzlich. Warum kann man die Souvenirs nicht als große Datei runterladen? Dann wollte ich mir endlich ein T-Shirt drucken, das wäre dann mal ein Feature. Ja, das wäre eine coole Variante. Ja, aber leider, du hast doch wahrscheinlich so viele Souvenirs, da reichen die auf einen kleinen, dass du das T-Shirt kriegst. Ich möchte die eigentlich so wie diese russischen Generäle, weißt du? Wo so 5 Kilo so eine Metallplättel vorne an der Brust hast. Wie heißen noch diese kleinen, diese schmalen? Wie heißen diese Abzeichen noch, verdammt? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die ganze Scheiße nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das hätte ich auch gerne. Das so ein bisschen angeben muss man ja auch mal dürfen. Ordensspange, genau. Ich habe nämlich die Tage mal geguckt und habe gedacht, Mensch, ich habe 85 Souvenirs und habe ich mal so durchgeguckt und die allerwenigsten für irgendwelche Länder. Das ist auch schon eigentlich doof. Also eigentlich finde ich das schade. Ja, das stimmt. Früher, die Länder habe ich mich mal sehr gefreut. Ne? Wollte ich gerade sagen, für die Länder sollte es eigentlich überall eins geben. Das finde ich auch am besten, ja. Weil die anderen kannst du von mir aus alle wegschmeißen. Ne? Also Stocknägel, genau. Wenn ich Stocknägel wäre cool, dann könnte man endlich mal seinen Selfie-Stick richtig vollballern. Ne? Ja, das stimmt. Könnte doch Mario Pinzon mal. Ja, kann ich auch gerade mal sagen. Siehst du, habe ich heute auch gar nicht drin, weil ich die jetzt just erst gekriegt habe. Ich habe mir jetzt also die ersten von Marios Geodym, hat er die, glaube ich, genannt. Ich glaube, das ist sogar seine Erfindung, der Name. Ich weiß gar nicht genau. Ich vermute mal, weil das G gegen ein N tauschen durfte wahrscheinlich nicht. Stimmt. Das sind so kleine viereckige Plättchen. Ich habe die Maße jetzt gar nicht mehr. Ich glaube mal 3x3 Zentimeter oder so, irgendwie sowas. Die sind eigentlich ganz witzig. Also ich glaube 5 Stück 25 € so um den Dreh. Die sehen auch nicht sehr wertig aus, ne? Ja, aber ist ja natürlich auch nicht ganz billig. 5 € Stück, muss man auch sagen. Ich hatte das im Shop bei ihm auch angeguckt. Oh, 5 € das Stück. Eben, das ist eine Menge Geld. Aber ja, die sind wertig. Die sind auch sehr schwer tatsächlich. Da sehe ich schon mal den ersten Nachteil. Ja, genau, steht da auch. 20 Gramm schwer. Und das Heptar hat es gerade geschrieben. Genau, 3x13, also 28x28 Millimeter, ja. Diese 5 Millimeter dick, das ist mir zu dick. Und die 20 Gramm sehe ich auch so ein bisschen als Problem. Wenn ich mir das Ding tatsächlich ans Hemd pappe, wie die ja auch gedacht sind, unter anderem, dann habe ich da ein Problem, wenn ich da hängt ja mein Hemdtasche runter. Also das. Hast du nicht viel mehr Angst, dass dein Brustwarzen-Piercing angezogen wird? Genau, nee. Der Magnet ist sogar relativ gut. Also muss ich echt sagen, hat alles gut gelöst, aber die sind mir echt, die müssten halb so dick sein. Ich habe das auch gedacht. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die sehen echt schick aus, aber sie sind ein bisschen groß und ich persönlich wüsste jetzt nicht, wo ich sie hinmachen sollte. Weil zum Beispiel Kühlschrank oder so haben wir nicht. Ans Auto würde ich jetzt auch nicht unbedingt wappen. Bei mir steht, der erste hängt am Herd. Was siehst du? Da, der ist Metall, da habe ich einen mal rangepappt. Also mir sind die ein bisschen zu dick, das muss er aber, glaube ich, machen, weil er ja so eine Plexiglasscheibe vorhat. Ja. Die sehen sehr wertig aus, ja, aber sie sind zu dick, dadurch verlieren sie ein bisschen optisch an Qualität. Ob die am Hemd so gut halten bei dem Gewicht, das ist auch so eine Sache. Also da hätte ich schon Bedenken, die zu verlieren. Ich weiß nicht, wie die Magnetkraft ist, weil Neodym ist ja eigentlich relativ gut. Aber so, ich sag mal so an Rucksack oder so, ne? Ja. So an die Schnalle oben, also an die Überschlag da Dings. Ah, ich glaube, das verlierst du aber schnell. Und dann 5 € jedes Mal weg. Also müsst ihr euch angucken. Also ich würde es nicht verlieren, weil wenn die beim Rucksack runterfallen würde hinten, dann wird sie irgendwann so 90 Grad nach rechts wegschnallen und in den Intimbereich genagelt, weil sie angezogen wird. Ne? Oder du würdest das Gewicht merken, wenn du verlierst. Nee, also ich finde sie ganz schick, guckt euch an. Das Gute bei Mario ist, der kennt mich, der weiß, wir machen nicht nur positive Werbung, er weiß aber auch, dass jede Werbung Werbung ist. Also da richten sich nicht alle nach uns, das weiß er auch. Und ich ganz klar nochmal zugesagt, weil sonst kommt einer, findet sich bestimmt immer, der neu ist. Natürlich habe ich die ganz normal gekauft, ich habe den vollen Preis bezahlt und ich lasse mich da auch nicht irgendwie auf irgendwas ein. Also das probiert Mario auch gar nicht, weil er das weiß, aber wir sind da also nicht irgendwelche gesponserten Tester, sondern das gucke ich mir schon aus Interesse an und das bezahle ich auch komplett. Wenn wir Werbung machen für Artikel, die wir gut finden, dann machen wir es aus Überzeugung. Genau. Also ich finde die okay, aber ist jetzt nichts, was mich... Ich hatte so gedacht, ich hole mir mal 5 Stück, also ist ja Mindestabnahme 5, und guck mir die mal an, ob die sowas für einen Podcast sind oder dass man das mal verschenkt und so. Aber das ist immer so eine Sache, weil ich dann denke, ja, dann kannst du das 5 Leuten geben und der Rest kriegt keinen. Wie soll ich das wieder entscheiden, wer jetzt für uns die 5 wichtigsten sind? Das ist mir alles immer so. Ja, ich sag mal so, wer uns zum Beispiel 500 gelöste Mysteries schenkt. Ja, genau. Das so, wenn das so, da fällt mir mal schwer irgendwie da rein. Nee, also deswegen denke ich halt auch, es ist ja schon auf dem Event immer blöd, dann hast du irgendwie gefühlt 25 Gewinne, du bist aber, sind aber 40 Leute da und es kriegen halt nicht alle was ab, das ist schon mal ein bisschen blöd irgendwie. Ne? Das ist beim nächsten Event andersrum, ich habe schon Sammeln, der Keller ist schon halb voll da. Also. Ich habe auch schon in China bestellt, aber das möchte, glaube ich, keiner haben. Natürlich, das wollen alle haben. Ja, ja. Nee, also von daher, ich habe diese Dinge auch gesehen und ich fand die auch ganz schick eigentlich, aber ich habe gedacht, ich wüsste jetzt nicht wofür. Aber vielleicht kommt irgendwann mal so eine Idee. Also als Kühlschrankmagnet. Kann man das selbe Motiv eigentlich nehmen oder kann man 5 verschiedene Motive? Ich glaube auch 5 verschiedene, ne? Oh, das habe ich ihn gar nicht gefragt. Ich habe jetzt tatsächlich fünfmal das gleiche. Ich glaube, in seinem Video, weshalb ich darauf aufmerksam wurde, er hat ein Video gepostet und da hat er, glaube ich, auch so ein GC-Logo aus 4 Dingern nachgebaut. Ich glaube, du kannst. Stimmt, hast du recht, hat er noch gesagt, dann kann man da das GC zusammenbauen draus, ja. Weil da kannst du tatsächlich überlegen, so eine 5-köpfige Familie oder je nachdem, wie man so gezeugt hat, kann man auch 7 abnehmen, ne? Ja, das stimmt. Dann irgendwie von ihm das Konterfei drauf oder so. Als Kühlschrankmagnet funktionieren die tatsächlich auch. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich mag unsere. Ich werde die hier im Haus überall ranpappen. Die bleiben für mich. Ja, oh, scheiße. Also bei dem Preis kann man auch durchaus mal sagen, man behält das, ne? Ja. Ja, das ist mir denn doch zu teuer, um das mal eben so locker aus der Tasche zu verstecken. Da kriege ich dann irgendwann Ärger mit Heike. So. Wo waren wir überhaupt stehen? Wir springen schon wieder. Ne? Oh ja. Gibt es, also die Leute, unsere Hörer sind ja alle sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Und ihr werdet den bestimmt schon gesehen haben. Es gibt einen neuen, den Geocacher. Ja, Guido. Den Star unter den Geocachern. Ne? Ja, also es gibt keinen geileren außer Guido. Guido. Guido Müller aus, ich weiß nicht wo. Ich aus dem hoffe, Wald. Hoffe, er kommt von weit weg. Ah, guckt euch die Videos an. Das ist der YouTube-Kanal. Findet ihr unter, wo sehe ich eigentlich den Namen? Geo, also er nennt seine Filme mal Geocaching Vlog, also VLOG, und dann durchnummeriert. Macht er, packt die auch auf, also wir verlinken ihn sowieso davon ab, er packt die auch immer, genau, Mr. Guido heißt er, Mr. Guido, darunter findet ihr ihn auch, zusammengeschrieben Mr. Guido. Also einen würde ich immer empfehlen, mal zu gucken, damit man, also gerade wenn man auch abends einschlafen will, der ist der Hammer, der Typ. Also wirklich, der filmt sich eigentlich meistens 20 Minuten selber und labert die ganze Zeit im Schiff. Ich habe nur ein einziges Video von ihm angeguckt. Da ist er, glaube ich, in der Nähe von der Autobahn cachen gewesen. Und da habe ich nur gedacht, also ja, kann man natürlich machen, die ganze Zeit mit einem ausgestreckten Arm und so einer Selfie-Stange durch den Wald zu rennen, ja, und sich selbst zu filmen. Allein das sieht auch schon geil aus. Das sieht schon geil aus, dann redet er auch eigentlich, also kaum irgendwie. Also er filmt ja sich nur, wie er durch den Wald latscht. Und dann filmt er sich quasi in der Autobahn mit den ganzen Hintergrundgeräuschen und also ja. Und als Krönung verlinkt er das in sämtlichen Facebook-Gruppen Deutschlands, habe ich das Gefühl. Am Anfang hat er sie danach noch kurz gelöscht, da haben die Filme wohl noch nicht so gut geklappt. Jetzt sind sie noch schlechter, jetzt lässt er sie. Und verlinkt das dann in allen Facebook-Gruppen. Da kommt dann überall, was ist das für ein langweiliger Kram? Und spätestens am dritten Kommentar ist dann alles deaktiviert. Die Kommentarfunktion aktiviert, genau. Der Typ ist der Hammer. Hippo fragt, was ist eine Bierfabrik? Meint er eine Brauerei? Bei ihm wäre ich da nicht sicher. Kann auch sein, dass das ein Pissoir ist. Also der Typ ist wirklich echt schräg. Also guckt euch diesmal ein Video davon an. Wie gesagt, nicht, wenn ihr sowieso müde seid, dann schafft ihr das nicht. Aber es ist schon, ja. Leider schreibt gerade, es gab noch einen anderen, der wollte damit was verarbeiten. Ich erinnere mich auch, dass es mal irgendwie einen gab. Ja, es gab mehrere davon ab. Also diesen komischen, der da irgendwie nachher immer alle bepöbelt, was sein Film nicht so gut fanden und so. Ja, es gibt ganz viele. Also so ist aber nicht, der aber ist wieder mal so eine aktuelle, ja. Die da ist wirklich so, also ich manchmal, es tut mir auch leid, normal, wie formuliere ich das mal? Mir ist immer wichtig, das geht nie gegen die Leute, weil die kenne ich überhaupt nicht, sondern gegen das, was sie da machen. Und das ist so, das hat so ein IQ von 5. Das Ganze, ehrlich. Also ja, und in welcher Penetranz er das macht. Und alle schreiben ihn, ey, ist völlig scheiße, was du da machst. Ist egal. Kennt er nix. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, ich meine ganz ehrlich, wenn ich mir ein Video über 15 Minuten angucken soll, wo einer sich immer die ganze Zeit selbst filmt. Ja. Ja. Und mal dauernd mit der Selfie-Stange gegen irgendwelche Äste ballert und so. Also, naja, gut. Ja, ist schon echt schräg. Also guckt ihn euch an. Ihr müsst halt den richtigen Humor mitbringen. Und dann geht das schon. Oder beim Thema Brauerei einfach vorher ein, zwei von den Erzeugnissen trinken. Ne? Ja, also große. Ja. Fässer. Ne? Ja, dann ist das neue GC-Magazin da. Achso, das hatten wir ja auch schon eigentlich da drin. Wieso stehen das hier nochmal drin? Ja, weil es jetzt rauskam. Da hatten wir ja schon bei den Kommentaren drüber gesprochen. Da gab es auch schon einzelne Artikel. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht bis ins Detail gehen. Ne? Nee, im Endeffekt, wie gesagt, guckt euch da einfach nochmal die Artikel und die Kommentare zu. Ja, haben. Da muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist immer Geschmackssache. Ich finde das auch immer ganz schwierig, sowas zu bewerten, weil ja, einer findet so, einer findet so. Ich gucke gerade auf deren Homepage-Seite, weil wir die ja selbst verlinkt haben. Übrigens habe ich heute gelesen und gestern, es gibt jetzt auch tatsächlich ein Abo. Ja, genau, das wollte ich gerade nämlich sagen. Also, ich gehe auf die Seite, die ist ja sowieso sehr übersichtlich und schaue. Süß finde ich auch, guck mal, oh, das ist Geocaching-Rucksack-Magazin, sold out, das gibt's auch, ist nicht mehr verfügbar. Ist mit 5 Sternen bewertet worden. Ich versuche gerade mal, oh, tatsächlich. Och, naja, das wirkt jetzt. zweimal von Gästen bewertet. Ich will jetzt nichts unterstellen. Ich hoffe, die hat nicht die gleiche IP nur. Ganz ehrlich, fürs erste Heft ist es der Hammer. Gefällt und echt sehr gut. Breit gefächerte Themen, nett geschrieben und wieder ganz viele Caches und Gegenden für die To-Do-Liste. Wenn wir könnten, dann würden wir direkt das nächste Heft vorbestellen. Beste Grüße aus Bayern. Und ja. Das Heft ist superklasse toll. Ich finde es hochwertig und mit tollen Thema, weiß ich nicht. Sehr abwechslungsreiche Themen von unterschiedlichen Leuten lesen sich einfach super. Ich kann gar keinen Artikel nennen, den ich am besten fand, da es viele interessante und tolle Artikel gab. Ich habe einiges gelernt und erfahren und freue mich auf die nächste Ausgabe. Naja, warum nicht? Was man vielleicht noch erwähnen sollte, eben mal kurz bei dem Abo. Es gibt wohl nur 1000 Stück und ich gucke gerade nämlich, 924 gibt es noch, also ranhalten. Ach, von den Abos, ich wollte gerade sagen, aber genau, das Heft selber ist ausverkauft. Also, sie sind das ausverkauft, ja. Ja, gut, dass das erste jetzt komplett rausgeht, war mit zu rechnen irgendwie. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht, wie viele Abos kommen. Das, was wir dazu zu sagen hatten, steht ja auch drin, das ist unsere persönliche eigene Meinung. Und ich muss ehrlich nochmal sagen, ich konnte es auch nicht flüssig lesen durch die Schrift. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Lesen. Nee, die Schrift stört es schon. Aber ich überlege tatsächlich, es trotzdem mal zu abonnieren. Praktisch genauso, wie ich es mit dem Geocaching-Magazin gemacht habe. Einfach echt auch als einmalige Spende sozusagen. Die 27 Euro ist es mir, glaube ich, wert. Kommt da noch Versand zu? Das ist 27 Euro insgesamt. Zuzüglich Versand. Inklusive dreimal Versand. Zuzüglich 1,55 Versand. Da steht unten 27 Euro, keinen Steuerausweis, zuzüglich Versand, ja. Ja, aber, ach so, zuzüglich eins, inklusive dreimal Versand, ach, einmal Versand muss ich bezahlen. Jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Ja gut, das ist aber ja auch okay. Das auch nicht. Jetzt muss ich mal gerade in den Chat gucken, bevor das alles wegscrollt, weil da einige gerade, es gab noch den Geocatcher. Stimmt, da kann ich mich auch irgendwie dunkel erinnern. Dann gab es noch Kalisa, also wir reden von den Videos, oder Kalis, nee, Kalisa, ne? Kalisa, irgendein Schweizer, weiß ich jetzt nicht. Da sind die Links, die muss ich dann nachher alles mit reinpacken da. Gibt auch noch das Geoamt, den fand ich ja, also der Geo, sorry, ja, der war den fand ich wirklich anstrengend. Und Geokalle. Also es gibt tatsächlich noch ein paar, Mixi, also ja gut, Mixi, aber Mixi ist ja eher, dass er innen drin im Haus was aufnimmt. Ne? Im ja, der hat bastelt, auch, ne? Der hat wieder angefangen. Also ich, ich hatte ihn jetzt nicht so vermisst. Ich mag Mixi wirklich, aber seine Videos sind auch so ein bisschen, ist auch schon besser, dass die Jalousie im Wohnzimmer zu ist, wenn er dreht. Aber mal gucken, wie ich das mit dem Geocaching-Magazin mache. Also als einmalige Spende könnte man es auch mal, sind irgendwie 30 Euro knapp. Pff, ja, mein Gott. Mal gucken, wie ich es mache. Oder muss ich das denn, wird das, verlängert sich das automatisch? Nee, das glaube ich nicht. Warte. Das fände ich unschön. Ich lese mir nachher durch, freuen wir die Leute jetzt hier nicht mit nerven. Genau. Und die können das auch selber prüfen. Also wie gesagt, wir hatten es ja vorhin am Anfang schon mal, wer jetzt nochmal gerade reingesprungen ist. Das neue Magazin ist da, das erste ist ausverkauft, aber die nächste Ausgabe folgt ja auch dann irgendwann in 3 Monaten oder 2 jetzt. Ne? Genau. Daher, haben wir noch Zeit, das zu bestellen. Genau. Dann haben wir einen, findet man das eigentlich unter dem Code, den nächsten, also diesen. Oder welchen Code? Also die Adresse ist https://p/code=PRYWEF6. Und jetzt muss man sich fragen, wie wird sein Cacher-Name ausgesprochen? Ja, wir haben, wir sammeln ja immer kuriose Cacher-Namen und hier sind wir drauf gestoßen und ich bin der Meinung, es ist Anal-Eho, ne? Ich weiß es nicht. Analeo hört sich auch komisch an, ne? Ist das ein Deutscher? Hab ich gar nicht so genau. Doch, Himbergen. Guck mal, der kommt aus Himbergen? Aus Himbergen? Was? Ja, sehe ich jetzt erst. Also ich bin gerade auf dem, ja, steht hier. Tatsächlich, Himbergen. Tatsächlich. Aber, Himberger gut, aber muss uns helfen. Ja, Moment, was ist 29,584, ist das? Ja, doch, das kommt hin. Guck, da gibt es doch einen Zusammenhang, das glaube ich aber auch. Ne? Intercepta hat nicht mitgeschrieben. Der Himberger sollte uns, der hört uns ja bestimmt mal sagen, ob er Anal Eo kennt oder Anal Leo oder Anal Ho. Ich weiß ja nicht, wo er da wohnt. Ich möchte nicht drüber nachdenken, dass die Socken, der Sockenpuppen-Account vom Himberger, genau. Nein, einfach ein schöner Name. Also Augen auf beim Kescher-Name aussuchen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Der ist uns irgendwann über den Weg gelaufen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der stand irgendwo als Lock drin. Da haben wir ihn mal durch Zufall. Genau, und da habe ich mich gefragt, ob der Name eigentlich so positiv ist. Ne? Ja, ist irgendwie komisch, ja. Dann haben wir modernes, kreatives Lock. Also, das ist das Einzige, was mich auch in dem ZDF wieder stört. Da weißt du, jetzt kommt wieder so eine Flut von Neucachern, die uns erstmal beglücken mit mein erster Cache und so. Aber hier ist es hier beglücken sie uns mal mit echt ausgefeilten Logs. Es gibt den Cache Rot-Weiße Grüße GC66FNH. Der kann noch nicht mal so schlecht sein. Der hat 112 Favoriten. Es geht aber nicht so um den Cache, sondern um die Logs, so, ich kenne jetzt die letzten nicht, aber was wir uns abgeschnippelt haben, hier ist so 20.04. Da könnt ihr mal anfangen zu gucken. Hast du auf die Nicknames geachtet? Nee, alle vier. Spermastube, Kuh, also, Weide. Wobei, genau, Christen 301 war noch der normalste. Die hat geschrieben, super. Dann kommt Fickfehler. Der hat geschrieben, hängen geblieben. Wo mir gleich so der Gedanke kam, hängen geblieben und Fickfehler, das passt eigentlich. Spermastube schrieb auch hängen geblieben, was auch ja in gewissen Form passt. Dann kommt Kumu-Weide, Hammerteil. Also ja, da kann ich den Owner tatsächlich verstehen, 112 Favoriten und dann nur solche Loks. Wobei die vier, glaube ich, sich sowieso ein Kasper draus gemacht haben, so zu loggen. Stimmt, die haben sich umbenannt jetzt. Jetzt heißen sie, warte mal, hier, Fickfehler heißt jetzt Fliegefühler. Aha. Und Spermastube heißt jetzt, ich liebe Regenbogen. Ach, dann hat die bestimmt einer angekackt. An der Pfanne gehauen, ja, das denke ich doch auch mal. Angekackt passt bei Fliegefühler auch ganz gut. Von dem Logo her. In Sachsen, wieso hat KWC Hero den gefunden? Der kommt doch von hier. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja seltsam hier. Ja, würde ich mal kreatives Long nennen, haben wir nochmal so mit reingenommen, weil auch der Fickfehler ein so schöner Geocaching-Name ist. Was hat denn der da drüber geschrieben, über Christen 301? VK frei 21? Und da hat er noch Note geschrieben, nach dem Arztbesuch mal schnell angehalten und diesen schönen Cache angesammelt. Danke fürs Legen und Pflegen. Was hat er vorher gelockt? Hat er seinen Sohn auf der Tastatur mit der Nase rumgehauen oder was? Ja, vermutlich. Das hatten wir doch mit dem Sohn irgendwie bei Kindererziehung. Ja, genau. Können wir vorziehen. Das war der Cash. Das ist doch hier der neue von den Dings hier. Von den Käse des, ne? GC98A2R. Bonus zum Cash der Verzweiflung. Und das ist eigentlich ganz niedlich. Wie hat er geschrieben? Erst haben sie ihm den Cash zerlegt, glaube ich. Ja, der kam raus. Nachdem der Bonus gleich am ersten Tag von Kindern zerstört wurde, habe ich ihn jetzt noch einmal gebaut und wieder zurück an seinen Ort gebracht. Traurig hat es mich trotzdem gemacht. Ich hoffe, dass er jetzt länger hält. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Cachen. Gruß Frankie Fesede. Und dann kam von Andy Fesede, seiner Frau, heute eine super Aktion erlebt. Die beiden Kids haben sich sehr süß entschuldigt und sind nun die Wächter der Bonusdose. Hier sollte alles sicher und gut behütet sein. Ob man das jetzt gut findet, weiß ich nicht, aber ja. Ja, dann labern einen die Kinder von. Aber immerhin haben die Kinder was gelernt, scheinbar. Also ja, zumindest genau. Schlechtes Gewissen gehabt. Ich wollte gerade sagen, und heutzutage, dass sich jemand entschuldigt, kommt auch nicht mehr so. Finde ich auf jeden Fall mal eine Erwähnung wert, ja. Ich höre gerade hier, VK frei 21 ist ein Gutscheincode von Lidl. Aha. Und wofür? Da kann man dann sich eine Menstruationstasse kaufen oder was kriegt man da? Das war VK-frei. VK-frei 21. Versandkostenfrei von Lidl tatsächlich. Ach, das war eher, ja. Jetzt, oh ne. Gott, nein. Hätte man drauf kommen können, stimmt. Ja, ja. Ich wüsste nur nicht, was ich bestelle nichts bei Lidl zum Verschicken. Naja, ich sag mal, wenn ist das Kartoffel, oder? Wenn Kackband alle ist, dann musst du halt online bestellen, ne? Ja, okay, ja. Ja, die sollen ja jetzt auf Massen rumsitzen, weil sich ja keiner kauft. Die haben alle noch Bestände vom letzten Jahr. Ah, wie cool. Ja, okay, haben wir das also auch geklärt. Das, ja, wir machen auch ab und zu Schulungen jetzt zwischendurch. Müssen wir eigentlich extra Geld für nehmen. Aber was ich noch eben sagen wollte zu diesen Logs, ne? Das fällt dir aber bei vielen, auch bei meinen Caches mittlerweile auf. Wenn du da manchmal so guckst, da hast du so 5, 6 Logs nacheinander, die wirklich nur aus 2 oder 3 Wortsätzen bestehen. Also das ist wirklich extrem geworden mittlerweile. Ja, das stimmt. Also unabhängig davon, dass die natürlich auch so geile Logs hatten wie Hammerteil und hängen geblieben und so. Aber dieses toll oder super und dann nur ein Smiley oder so ein Peace-Zeichen oder so, das ist irgendwie Stand der Technik anscheinend. Ja, schon ein bisschen seltsam, ja. Aber vielleicht ist das heute, wenn es modern so ist. Dann haben wir sogar mal einen bei mir aus der Nähe, da bin ich nämlich selber darüber gestolpert. Moment, wieso klickelt er hier nicht zurück? Jetzt klickelt er zurück. Du meinst den Spirius, ne? Genau, GC98JRR Spirius Blaumann. Der Cache ist eigentlich 0815, da wollen wir nicht groß drüber reden. Aber ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass das hier in letzter Zeit in der Wolfsdorfer Ecke auch manchmal ein bisschen komisch läuft. Das greift jetzt so ein bisschen langsam um sich. Also, da hat dann SSB Mai hat am 9.4., dann, ja klar, der ist gerade rausgekommen, dann FTF gemacht. Um 9 Uhr. Der Kaffee wurde gerade runtergespült und schwupps, Blitz, ein neuer Traddi auf. Nur noch rein in die Klamotten, den Drahtesel geschnappt und rein ins Heidegebiet. An dieser schönen Aussicht konnte ich dann auch den kleinen Blaumann finden und legte prompt eine kurze Pause ein. Das Logbuch war noch leer und ich happy über einen weiteren FTF. Danke und so weiter. Dann kam STF von genau. Reini. Reini kam dann. Ich glaube, der ist Rentner. Der hängt hier mittlerweile an jedem Cache, der neu ist als erster. Genau, der hat fast 5 Stunden später ein STF gelockt. Genau. Ich hatte das jungfräuliche Logbuch und wollte als Co-FTF locken, habe dann aber erfahren, dass es schon nach dem FTF-Log ausgewechselt werden musste. So freue ich mich über den STF. Ja. Tja. So, und dann kommt als nächstes Spiro selber zur Klarheit. SSB Mai war der erste. Und auf geht's, Jungs. Ja, nicht, dass zufällig einer dem anderen da ein FTF ist klar, also nach dem ersten Log ist das Logbuch voll, da muss das dann auch mal gewechselt werden. Also es klingt alles ja sehr glaubwürdig, das Ganze. Irgendeiner hatte das, glaube ich, auch in der Note dann schon so ein bisschen bemängelt. Genau, wie kann man einen FTF machen, ohne im Logbuch zu stehen? Genau, aber es kommt halt auch mal voran. Ist der noch drin? Ja, genau, wie kann man einen FTF ohne? Ja, der wurde ja schon gleich gewechselt deswegen und so. Und ja, ist so bodenlos. Chef freut man sich auch schon über den Owner hier. Peinlich. Ich kenne die beiden jetzt, also ich habe den Reini mal gesehen und den SSB Mai, der war da wahrscheinlich dabei. Die fahren wohl zusammen los zum Cachen. Ne? Also der SSB Mai und ich irgendwie gehören da welche zusammen, das ist alles ganz, ganz seltsam. Also ich finde es einfach nur peinlich. Also Jungs, ihr seid da um die 50 und müsst mit solchem Fiddelkram. Mit Helm und Tennissocken. Ich bin also nicht der Einzige, der sie gesehen hat und kennt. Ja, geil. Ich hoffe, er hat noch mehr angehabt als Helm und Tennissocken, sonst wäre es echt peinlich. Aber ich finde, es reicht. Also ein T-Shirt wäre noch okay. Ja, also man weiß nicht, wer den FTF da gemacht hat. Ich finde immer, FTF ist ein Haken in GSAK. Mein Gott, wie kann man sich da... ist einfach nur peinlich. Also wenn Rentner ein neues Hobby entdecken, dann ist das schon ziemlich scheiße. Ja, wir haben sie gesehen, zusammen. Ach, denn waren die. Ich wusste nicht genau, ob die das sind. Ja, dann haben wir die gesehen, das stimmt. Fraglich, wer die Socken trägt, das stimmt. Die standen beide an der Bank und warteten nur bei so einem Cash, den wir auch gerade an dem Tag gemacht haben, dass man da jetzt hingeht. Weißt du, so richtig ja. Die Spinne im Netz. Und dann habe ich mich hingesetzt, 30 Meter weg und habe erstmal ein Brot gegessen. Kurz reden die waren echt deprimiert, dass nun keiner kam. Und irgendwann setzten sie sich dann auf ihr verquastes Fahrrad und fuhren dann auch weg, sodass ich da in Ruhe loggen konnte. Es ist wirklich alles sehr seltsam. Info schreibt gerade, er würde nie für den FDF losfahren, man weiß ja nie, ob die Dose schon liegt. Das geht mir auch so, also da kann ich ihn echt gut verstehen. Ich lasse das meistens sogar 4 bis 6 Wochen liegen. In dem Fall war ich aber tatsächlich auch auf FDF-Jagd, weil ich kam gerade aus Harburg zurück und hatte am Schwarze Berge bei uns hier so ein paar Caches gemacht. Da hat der Heike mich ausgesetzt. Und nun war ich nur 5 Kilometer von der Dose entfernt, die fast genau auf dem Weg nach Hause lag. Da habe ich gedacht, da läuft's jetzt hin. Aber die 5 Kilometer, die Stunde waren zu lang. Da hingen dann zwei mit dem Mountainbike rum, so diese typischen Radfahrer, man kennt das so in Wurstpelle. Und körperlich wirklich nicht für dieses Wurstpellen geeignet, um das mal vorsichtig zu formulieren. Es war schlimm. Also typische Radfahrer eigentlich, ne? Ja, ja. Martina hätte mir sogar den FDF überlassen, das ist auch lieb, aber ich bin da immer, ich sehe das mal anders, wenn wir da zu zweit aufschlagen und finden das Ding, dann haben wir zu zweit einen FDF gemacht, mir ist scheißegal, ob das nur der eine Kram kann oder nicht, das ist alles so ein albernes Affentheater. Ach ja. Wie ist dieses FTF-Gelogge ist ja sowieso, wenn du selbst FTF dann schreibst, dann können da 5 Leute FTF schreiben, dann landen sie alle halt als FTF gelistet, ne? Also, ja, eben. Also das ist auch alles so. Ach, naja. So. Genau. Das mache ich auch mal so kleiner. Ein wenig Cacher-Autobahn sollte schon angelegt sein. Genau das auch. Ja, das stimmt. Da kann man auch besser finden. Das geht viel schneller dann. Ich komme wieder ins Land der Gestörten so langsam. Also nicht ins lokale Land, sondern in so manche Sachen. Da sitze ich immer und denke, seid ihr alle noch normal? Genau. Ich wusste gar nicht, woher ich den Namen kannte und irgendwer sagte mir das. Die waren doch im neuen Muggelschubser. Die waren in dem Geocaching-Magazin, genau. Das war mir auch gar nicht mehr so. Doch, ich kam auch, ich dachte, der Name kommt mir bekannt vor und dann habe ich gedacht, irgendwo hast du die Tage gelesen. Genau, da wurden die schon so interviewt. Die haben jetzt quasi einen Cache verloren. Genau, man muss mal vorweg sagen, als ich das alles so gelesen habe, was wir gleich durchgehen, da habe ich gleich gesagt, ich bin bei solchen Sachen immer vorsichtig. Da ist so oft hat der Owner ist da nicht so ganz unschuldig dran. Das ist mir einfach, es geht nicht einfach einer los und brennt einen Cache ab. Da ist schon irgendwas anderes vorher passiert. Kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Und dann hörte man auch schon so im Telegram-Channel so, gab es nicht richtig Ärger, aber da gab es schon mal so Diskussionen, da wurden da Plätze reserviert mit irgendwelchen Tradirunden und so. Ne, so dieses typische, ja, der Owner, der die Hände immer so schön in Unschuld wäscht, hat dann doch schon mal irgendwo daneben. Wir bauen gemacht. So schöne Caches und das ist der Dank dafür. Genau. Und dann kam so als zweites, also das kam schon, als ich das hörte, dann kam als zweites dazu, die waren gerade im Geocaching-Magazin. Ja, so Owner, die dann überall sind und sich so wälzen und suhlen in ihrer Geilheit. Ich habe da einfach Vorteile, gebe ich zu. Ich weiß das nicht, ich kenne die nicht, aber ich habe da meine Vorteile. Das muss ich ehrlich gestehen, das ist so. Siehst du, das mit dem Reservierungscache stand doch sogar im Artikel im Magazin. Ich muss das doch nochmal lesen. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt von denen dann, die haben sogar eine eigene Facebook-Gruppe, das ist so die Krönung, wo meine Vorurteile dann schon aber klingeln, also wirklich, da ist... Das habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Ja, ja, da habe ich mehr Vorurteile als Sarah am Sack, das ist... da kam dann Zeugen gesucht mit sehr vielen Ausrufezeichen, das ist Vorurteil Nummer 4. So, der nächste Anschlag auf unsere Caches, der nächste Anschlag auf unsere Caches, nun aber mit wirklich krimineller Energie. Unsere Christmas-Box wurde komplett abgebrannt und bei unserem Froschkönig wurde außen herum ein Feuer gelegt. Hier wurde der Täter aber anscheinend gestört. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Aus diesem Grund suchen wir Personen, die zwischen 16 und 17 Uhr im Richener Wald spazieren oder cachen waren, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Brandstiftung und die Sachbeschädigung wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Vielen Dank an die lieben Cacher, die das Feuer bei der Christmas-Box gelöscht und die Feuerwehr und Polizei verständigt haben. Ich denke, dass sie demnächst auch noch bei Aktenzeichen XY auftauchen. Und dann kommt die zweite Runde. Jetzt wird's richtig absurd. Jetzt gibt es eine Spendenbox für die Märchenrunde mit einem PayPal-Account. Danke für den tollen Zuspruch und die vielen Angebote zur Hilfe. Eigentlich müsste man das Finanzamt mal fragen, ob es eigentlich angemeldet ist. Naja. Und die vielen Angebote zur Hilfe, die wir von euch erfahren durften. Es ist überwältigend, wie viele Geocacher die Märchenrunde im Herzen liegt. Es erreichen uns Nachrichten aus nah und fern auf allen Kanälen. Deshalb sagen wir jetzt erst recht. Die Märchenrunde wird natürlich bestehen bleiben. Die abgebrannte Box wird mit neuem Thema von uns erneuert. Damit die Kids und der Wald selbst etwas mehr abgesichert werden können, wollen wir Kameras mit SIM installieren. Bis zu dem Satz fand ich alles noch okay und bei dem Satz dachte ich mir, oh Gott, die noch mehr Geistesgestörte. Die laufenden Kosten tragen wir. Wer möchte, darf sich allerdings gerne an der Anschaffung beteiligen. Wenn wir die Kameras dann hoffentlich irgendwann nicht mehr brauchen, können wir dann anderen aushelfen. Ja. Dass das illegal ist, ist, glaube ich, egal, oder was? Das ist denen immer egal. Also, ja, ne? Also, und selbst wenn sie es ins Listing schreiben, wer liest sich schon ein Listing durch, ne? Ja, also, mal jetzt, wo ich gerade so im Chat lese, Waldbrandgefahr und finden sie scheiße, ist überhaupt keine Frage. Also, Cash abfackeln geht mal gar nicht. Das ist, also, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist vollkommen und völlig klar. Genauso wenig geht Kameras aufhängen. Wir sind ja hier nicht bei der Stasi, oder was? Also, wo kommen die her? Aus Nordkorea? Ich glaube, es hackt im Kameras noch, also wirklich Kameras im Wald aufhängen, um Kescher zu filmen. Wenn ich das mitkriegen sollte oder irgendwo auf Facebook, ich bin der allererste, der den Datenschutzbeauftragten vor Ort anruft und dort absolut drauf drängt, dass es da Ärger gibt. Und zwar so richtig. Also, geht gar nicht. Also ich sag mal, und man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Ich sag mal, wenn jetzt, wo war ich letztes Jahr bei Nancy, in dieser komischen, bekackten Box da, ne? Ja. Da ist ja auch eine Kamera drin, was ich irgendwie gar nicht so richtig realisiert habe, obwohl wahrscheinlich überall so viele Schilder hingen, aber da hingen ja so viele Schilder, dass ich gar nicht gesehen habe, dass da ein Kamerashild ist. Ja, auf dem Hof, auf dem Zaun hängen auch noch welche, ja. Wenn ich jetzt in so eine Box gehe, in so eine Telefonzelle und da ist eine Kamera drin, ist das ja auch immer noch was anderes, als wenn diese Kamera am Baum im Wald hängt und jeden Spaziergänger filmen kann. Und du weißt es nicht. Ja, oder mein Nachbar pimpert meine Nachbarin da im Wald. Also, wo ich das im Chat gerade lese, wenn meine Meise mich hier anzeigt oder mein Gartenrotschwanz, ihr dürft ja nicht vergessen, den haben wir auch noch, zahle ich jede Strafe. Ohne zu murren. Er muss mich nur verklagen. Meise aber auch direkt anzeigen, ne? Ja. Natürlich darf er ja nur, ist ja der Betroffene. Weißt du, ich würde mich tierisch totlachen, wenn du morgen ein Bild postet, wo die eben so ein Schild hochhält. Das zeigt dich an. Weißt du, die Kamera. So ein Geotyp von McMario gelesen hat. Nein, also das geht gar nicht mit der Kamera, es tut mir echt leid. Also natürlich geht das mit dem Abfackeln auch nicht, aber das mit der Kamera, das ist ja absurd. Also das ist illegal. Ich fände es echt, ich muss gestehen, ich würde mich totlachen, wenn sie in die Kamera klauen. Und wenn das eine mit SMS ist, also mit SIM-Karte ist, dann ist die auch nicht billig. Also ich sag mal, also es geht einfach nicht. Du kannst natürlich auch, wie gesagt, auch ein Cash abfackeln geht überhaupt nicht. Also nee, jetzt auch im Moment, keine Frage. Wo es so furztrocken war und schon im April wieder überall Waldbrände war, geht das von und hinten nicht. Aber ich sag mal so, wenn die einer den Cash abfackelt, ne? Und das ist ja irgendwie auch dann ja nicht die erste Cache gewesen, wo sie versucht haben, Feuer zu legen. So, dann ist es ja ganz klar, dass es ein Geocacher ist. Und wenn ich dann in der Community so beliebt bin, dann muss ich für mich selbst auch mal reflektieren und sagen, Mensch, vielleicht ist jetzt Caches wieder aufbauen, die abgebrannt wurden, auch nicht die beste Idee, auch wenn sie noch voll waren. Das stimmt. Oder zumindest sollte man dann überlegen, okay, wir legen sie halt nicht in den Wald, sondern gucken, dass wir irgendwo was finden, wo man nicht so ungestört das abfackeln kann. Ich glaube, da geht's ums Recht haben, geht's da nur noch. Ja, jetzt. Genau. Das, wie sie auch schreiben, jetzt erst recht. Ja, genau. Das erlebe ich hier jeden Tag von so einem Siebenjährigen. Ne? Ja, siehst du. Ja, also das mit der Kamera. Also ich hoffe, sie klauen in die Kamera, nehmen die SIM-Karte und machen erstmal ein paar 0180-Nummern. Ja, richtig schön. Damit sich das dann noch lohnt. Jamba-Spar-Abos drauf, ne? Ja. Aber das hier, ja, Gott, ich weiß nicht. Nee, ne, also fällt auch nichts mehr zu ein. Wirklich, da bauen sie da Stasi-mäßig Kameras auf. Ich glaube, es hackt. Denkt lieber mal drüber nach, warum die Typen das machen. Sowas macht keiner nur aus Spaß oder aus Neid. Nein, glaube ich nicht. Da ist mehr vorgefallen. Kannst du mir nicht erzählen. Sag mal so, Jörg, ich höre ja immer so einen Wissenschaftspodcast und die hauen immer raus und sagen, das wird Nobelpreis. Und ich sage dir hier schon, von denen hören wir noch einiges. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir sollten uns den Namen Muggelschubser merken, die werden wir nicht zum letzten Mal gehört haben. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ich muss tatsächlich jetzt aufgrund der Tatsache nochmal, glaube ich, mal den Bericht im Rucksack-Abenteuer-Magazin nochmal lesen. Ja, lese das jetzt wahrscheinlich mit anderen Augen. Ja, das habe ich auch schon gerade. Habe ich mir gerade auf meinen lieben Mario-Blog geschrieben. Ich kaufe da immer nur einen, damit ich diese Blogs von ihm kriege. Aber das muss ich auch nochmal lesen. Also das Das muss ich auch mal sagen, die Blogs sind gut. Die also sind die, mir die, grade, diese kleinen Blöcke von ihm sind... Ja, genau richtig. Nee, muss ich mir auch tatsächlich nochmal durchlesen. Die werde ich tatsächlich auch in einem anderen Licht sehen, weil das also mit Kamera, das... Oh, nee. Nee. Naja. Aber ist ja nicht nur da komisch, es geht seltsam weiter. Mit dem GC99 TM3 Reverse Cash in Meimersdorf. Ach ja, wo wir schon beim FTF waren. Ja, da sieht ich, wie gesagt, also wo fängt der an? Da unten. Also das liest sich aber geil, wenn das dann das schöne Reihenfolge ist. Es fängt nicht an mit dem Publish vom Reviewer Willkür, sondern es fängt an mit dem FTF vor dem Publish. Als ich gestern in Meimersdorf unterwegs war, habe ich eine Person beobachtet. Sie konnte mich allerdings nicht sehen. Naja, beobachtet kann man das eigentlich nicht nennen. Als diese Person weg war, bin ich schnell hingelaufen und konnte mich direkt ins Logbuch eintragen. Danke dafür. Dann kam der Publish und dann kam Wanda Elch Kiel. Und der erste, der heißt Wertungen. Ja, der FTFler heißt Wertungen. Wertungen, stimmt. Und dann kam Wanda Elch Kiel, dieses Puzzle kann selbst ich schnell lösen. Und gerade Pause mal, bla, bla, STF, bla bla bla. Und dann dauerte es ein bisschen. Und dann kam der nächste von Lea Dor, der dann geschrieben hat, zufällig vor Publish gefunden, Respekt. Ja, Zufälle gibt es, vor allem wenn man ein Kumpel vom Owner ist, sich die letzten Tage mit ihm in der Eifel und an anderen besonderen Plätzen aufhält, im Gegensatz zum Kumpel nur sporadisch Dosen liegt. Lockt, etc. Wenn da mal nicht beide Personen noch näher verbunden sind. Andere hätten bei 7 Pfunden oder bla bla bla. Also es wurde sich wunderbar zugeschnitten. Ich habe mir die ja dann geholt, die Seite. Mittlerweile ist das ja dann alles zusammengestrichen worden. Da gab es dann nur noch den STF. Es war ihnen dann zumindest peinlich genug, um das wegzuhauen. Monster-Banner? Wo sind die denn schon wieder da? Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich von denen selbst gemacht worden sein. Ich glaube nicht, dass der Reviewer da eingegriffen hat. Ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Das war denen wahrscheinlich derart peinlich, dass sie dann doch mal irgendwie... Weil der Reviewer hat eigentlich... Gibt ja gar kein so richtiges... Wieso geht denn das jetzt wieder so langsam an der Groundspeak-Seite? Nee, bei mir geht das eigentlich. Oh ja, jetzt nee, hat eben irgendwie gehakt. Oh ja, oh mein Gott! Ach ja, Mensch. Das Banner startet aber wirklich gigantisch. Ne? Das wird dann etwas kleiner. Ne? Ja, aber das reicht auch für ein T-Shirt von Fahrradfahrern. Ne? Ja, das stimmt. Und jetzt sieht es auch seltsam aus. Jetzt ist plötzlich der erste Log ist tatsächlich der von Wanda Elch Kiel. Die anderen sind gelöscht. Und der fängt jetzt an mit STF. Jetzt fehlt der FTF komplett. Auch wie süß. Ach, aber die Kieler Geocacher sind alle so, dass sie darauf bestehen müssen, im Namen zu haben, wo sie herkommen. Ne? Ja, vielleicht ist das da so. So ja. Gang und Kiele. Ne? Ja, weiß ich. Kiel, Fischer, Griso, Kiel, Wanderelch, Kiel sind die ersten drei. Ach, der Chat schon wieder. Ist nicht hübsch, das Banner. Das muss nicht hübsch. Groß muss es sein. Das kann man gut auf dem Rücken tätowieren, das stimmt. Ja, auf dem Arsch am besten. Ja, es gibt manche in der Geocaching-Szene, die sind so großer Arsch, ne? Da wird's drauf passen. Also, wenn ihr gute Kumpels seid, schanzt euch nicht in FTF zu, fällt doch irgendeinem auf und dann ist es peinlich. So, muss man einfach mal so sagen. Und Leute, so wichtig ist ein FTF nur auch nicht. Man kann auch ganz gut ohne FTF leben. Ja. Manche haben es nur noch nicht verstanden. Ja, es dauert ein paar Jahre. Ja, dann kommt man da manchmal hinter. Jetzt muss ich mal gucken, was wir beim nächsten hatten. Das sieht ganz klar aus. Ah, ja. Da gab es wieder so richtig, die Piraten-Crew DK hatte gelockt, der Start ist auf einem Spielplatz, da zu suchen ist hier gerade äußerst ungünstig nach aktuellen Ereignissen. Es wäre günstig, den Start zu verlegen. Also durchaus höflich mal darauf hingewiesen. Und dann kommt Pirat, dann hat der geantwortet, wir haben das geprüft und das Gebiet ist zwischen Waldweg und Saseler Weg. Da gab's aber, da muss doch vorher noch irgendwie, was war das denn noch? Verwirrung pur. Ach, das wurde erstmal retracted, das Listing von reiner Willkür. weil wohl gar nicht stimmte, am 18.01. Kaum 3 Monate später war es dann soweit, dass es doch losgehen konnte. Und da hat er, ich lese mal den ersten Logfolge von Loriot, Verwirrung pur. Da ich bei meiner Arbeitsrunde gerade 300 Meter entfernt war, bin ich zum GZ geeilt. Dort fand ich nicht etwa einen Hinweis für die nächste Station, das muss also der Start gewesen sein, sondern ein Paddling mit Logbuch und Stift. Allerdings war dieses schon beschriftet, unter anderem von mir, SPF, und gehörte eindeutig zum der schiefe Baum 1. Ist das hier nun ein Final der Dreiecke und nur die beschriftete Logbuchseite wurde entfernt, dann wäre es aber ein Mystery, kein schon kein Multi. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man den Cache als Mystery von zu Hause oder auch als Multi mit einer Aufgabe am Start lösen, dann passt es natürlich mit dem Cache-Typ. Ich hätte das Listing so verstanden, dass man mit der Koordinate von zur Station 1 kommt und von dort zum Final. Also irgendwie ein bisschen wirr, was das eigentlich für eine Aufgabe da ist. Aber ist als Multi gelistet. Das habe ich auch noch nicht verstanden, was der da machen muss. Anscheinend bist du aber, dann kommst du wohl irgendwie anscheinend zu einer Koordinate am Anfang gleich. Stimmt, aber dann ist doch tatsächlich ein Mystery, oder nicht? Also das finde ich halt sehr seltsam. Ja. Okay, also. Dann war es irgendwie auch noch auf dem Spielplatz der Start, das ist auch mal ein bisschen schwierig, ne? Ignore-Liste. Es liegt eine Dose an den Listing-Koordinaten. Aha. Ist das alles komisch? Es liegt eine Dose an den Listing-Koordinaten, das ist ja kein Multi. Ja. Also, oder halt ein sehr, sehr, sehr kurzer Multi, ne? Im Moment ist er sowieso wieder unavailable. Der hält ja auch nicht allzu lange. Obwohl, ja, aber nee, sie haben den disabled, was aber wieder einige wohl nicht gestört hat, ihn trotzdem zu viel. Also ja, also das ist wieder so Cacher mit Potenzial offensichtlich. Ah, SK. Final ist weiter weg. Ah, ach, nö, mit einer Ausgabe. Alter, ist das ein Scheiß. 153 Pfunde, ja, das sagt schon alles. Und 11 hat er schon versteckt. Jo, immer raus damit. Du musst ordentlich immer verstecken, ganz viele, der ist egal. Wir müssen unbedingt Groundspeak, bitte führt dieses Owner-Ignore ein, ey, bitte, bitte. Das ist wirklich dringend nötig, glaub mir das. Ich hätte auch so einige Owner hier, die ich gerne nicht mehr sehen möchte. Oh, die ersten hat er schon archiviert, die sind denn schon vom 31.10. haben die bis zum 3.8. gehalten, nee, umgekehrt. Ach, ist doch, kannst du doch alles, also Captain schreibt gerade, der hat Legedruck, hat er so viele gelegt? Muss gerade mal gucken hier. Ja, ja, er hat da ganz schön viele placed on und dann 16.1., 18.12., ja, der hat schon ganz gut rausgehauen dafür, dass er so kurz dabei ist. Also es gibt noch schlimmere, diesen komischen neuen da, den habe ich jetzt hier diesmal gar nicht mit aufgenommen, weil der so doof war hier in Hamburg. Der kriegt Hoja immer Pickel, glaube ich, wenn er das liest. Da haut ach, einer. Ja, ja. Oh, ja. Ach Gott, das ist schlimm. Ich sag ja, und der ZDF-Bericht hilft bei sowas nicht weiter. Aber kommst du ja nicht drum rum. Nicht, dass wieder einer jetzt hier irgendwas reindeutet. Aber dafür, dass er so viele gelegt hat, sind ja nur ein Drittel ist nur dem Moment archiviert oder disabled. Das ja, ne? Ja, aber es ist wieder wie immer, was ja. Ne? Na gut, haben wir noch. Wir haben noch so ein paar Owner mit Potenzial. GC 99 4T7. Alles dreht sich. Vor allen Dingen seine Koordinaten, würde ich sagen. Ich muss ja mal nach unten scrollen. Mittlerweile haben den ja, bis wir den denn machen, haben den auch schon mal ganz schön viele gefunden, ne? Oh, 43 schon, ja. Susi Sonnenschein hat den gepublished. Oh Mensch, die ist auch bei unserer Telegram-Gruppe mittlerweile. Dann kam dann die erste. Haben, nee, 3 Stück gleich nicht gefunden, ne? Genau, wo bleiben denn meine Mitstreiter? Ich bin blind und brauche Hilfe. Dann kam so nun schon zu zweit gesucht, auch nichts gefunden, würde sagen, die Dose liegt noch nicht. Als wir wieder los sind, wollte der dritte Mitstreiter auch mitmachen, aber alles vergebens. Und auch der schreibt, ich, auch wir wurden nicht fündig. Was dann gerade, warte mal, ganz kurz, die sind alle drei als helpful markiert. Ihr habt das noch nicht verstehen, Kinder. Ihr müsst euch nicht immer gegenseitig als helpful anwählen, nur weil ihr die nicht gefunden habt. Und dann kam ein Koordinaten-Update um 2,5 Meter. 2,40 Meter. Ah. Ich hatte auch, eventuell könnte dies alles etwas näher bringen. Mein Handy hat bei der Koordinatensuche dezent gesponnen. Sorry. Ja, ist klar. Dann kommt schon wieder eine Owner-Maintenance. Der Cache war leider am Deckel defekt, sodass ich ihn vorhin schnell repariert und fix wieder versteckt habe. Entschuldigt die Unannehmlichkeit. Wo ich mich schon mal frage, wie kann er nach nicht ohne Fund kaputt sein? Ja, dann kam der nächste, ein NA-Log. Die Koordinaten befinden sich auf einer Pferdekoppel, wo der Cache nicht liegen sollte. Und dann geht's weiter. Der ist nicht vorhanden. Erstens würde die Dose auf Privatgelände liegen und schon 6 an Augen fanden auch nichts. Hier kann Uli nur zustimmen. Normalerweise stehen hier Pferde auf der Koppel. Der nächste kommt auf dem Heimweg schnell mal vorbeigeschaut. Die Koordinaten zeigen mitten auf die Koppel. Echt jetzt? Und dann hat ihn tatsächlich einer gefunden. Hat er eigentlich mal geschrieben, wo? Ja, ich guck mal gerade. Er schreibt hier, manchmal ist es ganz gut, nicht Erster zu sein. So erspart man sich gegebenenfalls die Rolle des Beta-Testers. Guter Ansatz, ja. So, mal gucken, hat er hier irgendwie gefunden? Nee, irgendwie um. Und immer mehr Kescher tauchten auf. Oh ja, Corona, ja, Rules. Ja. Am Rand einer Koppel, guck. Ja, siehst du, okay. Also du musst halt ein bisschen im Off suchen. 50, 60 Meter oder sowas. Hat er nochmal korrigiert hier irgendwie seine Koordinaten dann? Ja, ich gucke gerade mal hoch. Danke für das Feedback. Bevor der letzte Logger vor Ort waren, haben wir den Standort nochmal bearbeitet. Ihr müsst nun nicht mehr durch den Zaun greifen, sondern habt es genau vor der Nase. Also hat er wahrscheinlich um 0,5 Meter korrigiert, ne? Da kommen welche mit Bild. Oh, super, das ist Privatgelände. Das Schild wurde dann auch nochmal schön fotografiert, dass du da auf Privatgelände musst, um da ranzukommen. Und dann hat er mal Update-Koordinates gemacht. Und zwar ja, 64 Meter. 64 Meter. Nach einigen Aufregern, obwohl diese unbegründet sind, waren, haben wir uns dafür entschieden, den Cache an eine andere zugängliche Stelle zu verlegen. Naja, diese ist nur ein paar Meter entfernt. Ein paar. Das ist, ich sag, der hat Potenzial. Ja, also da könnte ein bisschen mehr lesen und hören hier. Also der Cache läuft seitdem einigermaßen scheinbar. Aber ich glaube, da den wir nicht zum letzten Mal gehört haben. Do-Stema. Da kommen mehr, da bin ich auch sicher. Ja, aber da habe ich gleich schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute vorher die Koordinaten eingemessen. Soll es irgendwie passen, ne? Ja, irgendwann muss es. Jetzt sind wir bei, was hat er, 65 Meter hat er verlegt. Jetzt toppen wir das Ganze mal mit GC9991H. GC9991H. Der heißt Wald. Mit, genau. 3 Slash. Und ich finde auch schon die Beschreibung total klasse. Da hat sich einer echt Mühe gegeben beim Listing. Da steht nämlich nur gut hinschauen mit einem Smiley dahinter. Stimmt. Ja, es gibt ja auch noch einen Hint, was steht da? Den kann ich gar nicht sehen hier. Der Hint ist jetzt, ohne dass ich ihn hier entkrypte, magnetisch, oder? Ja, vermute ich auch. Nee, Baumstumpf heißt es. Baumstumpf. Und dann kommt der Found, der erste ihn tatsächlich gefunden. Das gibt mir alleine schon zu denken. Und wieder zog es mich hinaus, eine Dose zu suchen, sie zu finden und ein Logbuch zu signieren. Team FDF. Um 12 Uhr, knapp 2 Stunden nach Publish, im Team mit Mr. Pitty. Cache Nummer 3 für heute, bla bla bla. Nach 20 Minuten im Wald hatte ich den Owner zum ersten Mal kontaktiert. Mir schien der Ort auf dem Waldfriedhof mitten im Wald nicht passend. Suchradius wurde extrem erweitert, bis zur Turner Straße nichts zu finden, was zum Hinweis passt. Etwas später gesellte sich, bla bla bla. So, dann wollen wir. Aber was soll's? Erfolg. 2 Stunden später war der FTF im Logbuch manifestiert. Und was ist der Rekord? Wir haben einen ersten Cache gefunden, der 380 Meter im Off lag. Das ist schon dolle. Also den zu finden, finde ich ja fast noch doller. Ja, wie sie das geschafft haben, das ist echt ein Rätsel. Ne? Sie hatten wohl auch irgendwie Kontakt zum Owner, schrieb er so ein bisschen. Und der Hint war wohl ein Zaunelement oder sowas. Also so eine Kombination aus allem. Also ich glaube, das ist dann auch so, dann macht es ja auch schon fast wieder Spaß, weißt du? Na gut, jetzt zieht er da mitten im Wald. Ne? Okay, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, der wird vielleicht am Weg liegen. Ja. Und dann wurde er tatsächlich irgendwann koordiniert, Koordinaten. Um 64 Meter. Das muss der gleiche sein. Das sind wieder die 64 Meter. Das, ja gut, dann ist er ja schon auf 220 Meter. Da ist ja kein Problem mehr. Wenn er noch überzeugt und schreibt dann unter die 64 Meter Korrektur, jetzt passt es mit so einem. Ja. Ja, super. Es gibt so Oder, der ist einfach da, die bleiben auch nicht lange, das muss man natürlich auch ehrlich sagen. Aber das ist ja immer noch dünn. Ne, mit 400, mit 380 Meter waren wir jetzt. Jetzt kommen wir zu, ich glaube, warte mal, ich muss mal runterscrollen. Ja, es wird noch besser. Also genau, GC98 M46. Wir können unsere Sendung heute übrigens nennen, daneben, ne? Stimmt. Das muss ich mal eben aufschreiben, mach mal eben. Genau, dann kommen wir nämlich zu GC98 M46. Sammelstelle für Reisende. Da bin ich froh, dass ich da nicht zufällig vorbeigefahren bin, weil das ist ja quasi bei mir um die Ecke hier. Und es hätte sich angeboten, auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Bogen zu fahren. Nee, ist ja nicht bei dir um die Ecke. Er ist nicht ganz bei mir um die Ecke, weil da soll man unten scrollen hier. So, da haben wir schon einige gelockt hier. Meine Fresse. So. Den zu finden, ist ich staune immer wieder. Peter Pan. Genau, wenn nach der Arbeit noch ein FDF offen ist, dann ist da meist ja was faul. Also auf zur Dose im Schneegestöber. Und siehe da nichts. Und siehe dort noch weniger. Nach einiger Suchzeit im Nichts schrieb ich den Owner an. Mit den ersten Hinweisen fand ich nichts. Noch ein Statusbild von meiner Umgebung, war klar, ich bin falsch. Also ging es Richtung Rothenburg. Nach ca. 544 Metern war tatsächlich ein Fund. Der weiteste im Off liegende Cache bei mir bisher. Dennoch hat hier der FDF mit Hilfe geklappt. Das ist unfassbar, ne? Genau. Dann haben sie ja Caches wieder online. Und dort, wo er hätte sein sollen, da war mir ein Fehler unterlaufen. Aber da hat er nur das Listing enabled, aber keine Koordinaten korrigiert, oder? Oder hat er einfach die Hose umgelegt dann? Ja, vielleicht mit dem Reviewer zusammen. Das aber es geht ja noch weiter. Also das war hier am 6.4. war das Drama mit den 544 Metern. Und jetzt geht's hier oben weiter. Da schreibt nämlich Hermi am 11.4. Die Dose fand ich etwa 30 Meter abseits der angegebenen Koordinaten. Also er hat es dann nochmal, Er hat ihn dann nochmal 30 Meter umgelegt. Ja, also er arbeitet sich sozusagen daran. 575 Meter insgesamt, ne? Aber 544 musste ich gleich danken an 544-2 in Hamburg. Ja. Ach, herrlich, also es ist schon. Wir müssten mal 7 MID2 fragen, ob er ihn vernünftig gefunden hat. Der ist mich auch da irgendwo dann oder in der Fundliste hier. Ah. Ja, und der Owner hieß vorher nämlich Mr. Marple, der hat sich jetzt umgenannt in Bierbrüder. Ach, ja, schade, auch in seinem Profil. Der ist nämlich auch, der macht sich auch sehr beliebt in allen möglichen regionalen Facebook-Gruppen. Ah. Und postet dann nämlich immer von seiner tollen Rothenburg-Wimmel- und Heidekreis-Geocacher-Gruppe und macht immer schön Werbung alle paar Tage. Ach, der ist das. Ah. Genau, der ist das. Und in der ohne Bindestrich-Gruppe habe ich ihn rausgeworfen, weil ich ihn zweimal darauf hingewiesen habe, dass er damit die Gruppe voll spammt. Ja. Und da hat er nicht darauf reagiert. Er hat es nämlich so gemacht, er hat nämlich den alten Beitrag immer gelöscht und neuen denselben 3 Tage später wieder reingesetzt. Ja. Super. Ja, das kann ich verstehen. Und der, komischerweise, der schmeißt doch jetzt in Schüssel in die Ecke, dauern jetzt welche raus irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich die angehen will. Also solche Leute sind nicht, was willst du machen? Ach ja. Ja, ich glaube, das war jetzt auch mit Offline so. Ja, das war jetzt der Rekord noch der höchste für heute. 544 ist auch schon nicht das Schlechteste. Für diese Sendung reicht der halbe Kilometer. Dann haben wir hier als nächstes auf der Liste. Genau, den habe ich gerade rausgesucht. GC98 3J6. Der heißt Charlottes coole Cash-Runde. In diesem Fall ist das Nummer 15. Das fand ich auch sehr schräg. Da hat dann irgendwann am 10.04. Hat Gallo Burturix geschrieben, Unfounded, lieber Owner, das ausgewählte Versteck ist für uns ein No-Go. In so einem geringen Abstand zu einer hochfrequentierten ICE-Strecke ist viel zu gefährlich. Auch der Hint kann an dieser Stelle leicht falsch verstanden werden und noch näher an das Gleis locken. Wir empfehlen eine Umlegung an eine sichere Stelle. Platz sollte hier genügend vorhanden sein. Dennoch konnten wir die Dose finden und das Logbuch signieren. Denn dieses Versteck ist uns schon öfter begegnet. Allein das finde ich schon so, also, ja, ich habe ihn gefunden, aber es ist viel zu gefährlich. Mhm. Dann hat er noch einen Ride Note geschrieben. Dieser Cache liegt nicht mal 2 Ride Note als Needs Archiv. Dieser Cache liegt nicht mal 2 Meter von den Bahngleisen der ICE-Strecke entfernt. Hier fahren ständig Züge vorbei. Eine Suche ist sehr gefährlich. Es befindet sich keine Abtrennung zwischen Gleisen und Versteck. Das Versteck ist zudem ein Behälter, der frei beweglich ist und unter Umständen noch näher an den Gleisen deponiert werden könnte. Auch der Hint sei mutig an dieser Stelle, ohne einen Hinweis, das Gleis nicht zu betreten, sind sehr missverständlich. Das finde ich auch. Sehr komisch finde ich ihn aber dann, ihn zu finden. Also entweder ist mir das zu gefährlich oder ist es mir nicht zu gefährlich. Aber ich gucke gerade, das ist ja da unten, das ist ja so ein bisschen hier Bürstadt, das ist ja die Staubfinger-Ecke, ne? Ja. Vielleicht muss da so ein bisschen Nervenkitzel dabei sein. Ne? Das kann natürlich sein. Also der Owner hat das auch überhaupt nicht so eingesehen. Nee, der hat quasi so gar nicht so richtig darauf reagiert. Ne? Caches auslegen macht wirklich keinen Spaß mehr. Ja, dieses typische beleidigte Leberwurst. Also wenn das ernsthaft 2 Meter neben den Gleisen liegt auf einer ICE-Strecke, also da, dann finde ich es auch. Also ich sag mal, wer schon mal in ICE in voller Fahrt an einem vorbeirauschen hat, sehen im Bahnhof, ne, die fahren nicht ohne Grund nicht am Bahnsteig vorbei, sondern 2 Gleise weiter. Da ist halt auch ordentlich Sog dabei. Also ich kann das schon verstehen, dass es nicht... Wieso weiß Tina, was das ist? Ein Fake-Kaugummi? Wieso weißt du das? Wo ist denn das? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist das hier die Ecke? Nee, ich glaube, das ist. Ach, geht, Loks gelesen, okay. Das geht um den anderen da von dem Bierbruder, glaube ich. Ach so, okay, alles klar, ja, okay. Ja, Fake-Kaugummi ist auch so eine Geschichte, gerade in Corona-Zeiten sehr gut gemacht. Das hatte ich letztens mit Heike irgendwo. Da hatten wir auch ein Fake-Kaugummi dabei, wo ich auch so dachte, ach nee, also es war schon zu erkennen, ne, war nicht so schlimm, war in 2,50 Meter Höhe an so einer Regenrinne. Aber ja, also finde ich immer so ein bisschen. Also ich finde es auch außerhalb von irgendwelchen Pandemien schwierig, ne? Ja, das ist einfach eklig, auch genau wie diese künstliche Hundekacke. Muss man nicht machen. Es ist auch nicht cool, ein künstliches Wespennest irgendwo hinzudrucken, ne? Weil da ja, das stimmt. Also wenn die Farbe halt auch noch passt zu einem Original-Wespennest, dann greifst du halt nicht dahin, ne? Absolut, ja. Wenn das dann schwarz ist, kannst du schon eher sagen, okay, da achtet vielleicht der Normale nicht drauf, dass es eigentlich grau sein müsste, aber ja, ist alles nicht schön. Ja, kommen wir wieder nach Neuwulmsdorf. Also ich weiß auch nicht, im Moment sind wir hier so ein bisschen selber dran. GC98 5KF. Playmo 28 verkabelt. Sie werden mich wieder alle hassen. Playmo 28 verkabelt, genau. Der Owner Kuga ist, macht eigentlich immer schöne Caches. Ich war da ein bisschen überrascht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der echt einen, naja, sagen wir erstmal, worum es geht. Der Cache wurde gelegt, dann kam das erste Log von Systemspringer. Mein erster FTF-DNF in der Baustelle der Katwick-Brücke, freundliche Lautsprecherdurchsagen, das Gelände unverzüglich zu verlassen. Andere Ebenen für Fußgänger gesperrt, in Klammer Lebensgefahr. Hier konnten wir kein Licht ins Dunkle bringen. Schade. Dann kam mein bester Kumpel Geocache. Näher als 30 Meter kam ich nicht an die Koordinaten ran. Die freundliche Lautsprecherstimme kenne ich auch schon. Dann kam JB irgendwas. Der GZ befindet sich am abgesperrten Baustelle. Das wunderte mich schon, weil das passt eigentlich nicht zu Kuhgeist. Der hat dann geschrieben, sonst dauert es ewig, bis in Hamburg etwas passiert. Mal sehen, wie es weitergeht. Und hat ihn dann erstmal temporary disabled. Was dann aber nicht störte, Oma Susi am nächsten Tag zu erscheinen und ein FDF zu machen. Als mein Schatz mich nach dem Abendessen fragte, wollen wir nochmal hinfahren, hatte ich natürlich Lust dazu. Gestern hatten wir uns abends die Lokation schon mal kurz angeschaut, hatten aber noch einen anderen Termin im Nacken und dadurch keine Ruhe zum Suchen. Auch gelang es uns nicht, den Nullpunkt der Koordinaten auszumachen. Das vergrößert natürlich das Suchgebiet. Bla bla bla. Er hat also keine Lautsprecherdurchsagen gehabt, kein Verbotsschild gesehen. Und ist dann dahin gegangen und hat ihn gemacht. Und dann war natürlich die Aufregung groß. Das ganze Gepöbel wurde dann entfernt. Und dann wurde das Ding sofort gelockt von Rainer. Rainer Willkür. Aber wenn man sich die Fotos so anguckt, ne? Also da hätte er definitiv die nicht hingelegt. Wenn das da so schon so beim Legen gewesen wäre, ne? Ja. Hätte er den Cache da nicht hingelegt. Nee, das passt nicht zu Kuga. Ja. Das sehe ich auch so. Wobei, also ich sag mal so, vor 2, 3 Jahren wäre ich da, naja, ein bisschen mehr. Sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren wäre ich da auch hingegangen, hätte ihn gemacht. Ob ich den heute nun noch unbedingt machen muss, wenn schon 3 sagen, sie haben, da ist ein Schild und so, das weiß ich allerdings auch nicht. Also ich sag mal, ich glaube, so wie das da aussieht, ist das da auch gerade in dem Bereich, wo du dahin, wo sie die Fotos gemacht haben, wird das stark frequentiert und einsehbar sein. Da wärst du wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Also dann doch abends, sie sind ja abends da gewesen. Ja, genau, abends okay, nach Feierabend ja. magst dann gehen. Ja. Aber so tagsüber kannst du es vergessen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit Oma Susi so anfangen soll, ob ich das so gut finden soll, dass er das gemacht hat oder nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also in der heutigen Zeit finde ich schwierig, das zu machen. Wie gesagt, vor 5, 6 Jahren, ja, hätte ich ihn auch noch so gemacht. Heute würde ich da schon eher mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich will. Also ich sag mal, Sie schreiben es ja auch, ne? Nach Feierabend der Baulotte war es dann prima zum GZ zu kommen, ne? Ja, ja, schwierig, ne? Ich wollte sagen, wenn es tagsüber nicht geht, dann muss ich einfach sagen, du, dann ist das Ding halt... Dann ist auch nachts nicht gerade optimal. Ja, und auf den einen Punkt, ey, da kommt es auch nicht drauf an. Ja, ja. Also deswegen hatte ich ihn nur mit reingenommen, auch so mal als Ansatz. Da habe ich echt lange überlegt. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll heutzutage. Wie gesagt, vor 5, 6 Jahren, da hätte ich über mich drüber nachgedacht. Da wäre ich da über den Bauzaun gestiegen und wäre die 3 Meter gelaufen. Leck mich doch. Also wirklich, was soll denn da groß passieren? Auch wenn ich das immer lese, das ist so, das ist was mir auch schon so in Diskussionen letzte Woche in der Telegram-Gruppe so auffiel. Wir haben wirklich das Schlimmste, ne, was die Trump und AfD eigentlich angerichtet haben. Das merkt man jetzt erst in den ganzen sozialen Medien und so. Die Leute haben alle diese Polemik so übernommen, weißt du, in jeder Diskussion und alles wird übertrieben. Auch hier dann gleich so in den Loks, in Klammern Lebensgefahr. Ach, leck mich, Mann, das ist eine Brücke, da ist keine Lebensgefahr, das ist ehrlich, das ist Gesülz. Die Doll schreibt Corona-Tourette. Ja, stimmt, Corona-Tourette, das stimmt, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das von Corona kommt, weil die jetzt alle so einen Druck haben, oder ob das nicht echt schon so eine Folge von Trump und AfD ist, die genau so argumentieren. Nee, ich glaube tatsächlich, also das, beides spielt eine Rolle. Ja, das kann sein, dass es eine Kombination ist, ja. Viele sind durch die ganze Situation, die ja schon über ein Jahr geht, so ein bisschen auf, ich will nicht auf sagen, Zinne, ja, klar. Wasser gebaut, aber doch, die Nerven liegen ein bisschen blanker. Ne? Ja, klar. So, dann hast du halt. Geht mir auch so, davon mal eins ab, merke ich bei mir selber auch. Ja, du bist hier genauso, ne? Man ist eben nur noch genervt so, ja. Und weil doch eine Zeit lang ja gar kein Lichtblick war, wann wird es mal endlich ein bisschen besser. Ja. Aber, und dann spielen natürlich auch so Leute, ich glaube noch nicht mal, dass so Trump oder so, dass das Vorbild, sondern allgemein, stelle ich die letzten Jahre mal fest, dass so im Internet werden alle freier, ne? Also da irgendwie, ja, aber es gibt kaum Grenzen da, weil sie denken mal, ja, im Internet, da kann ich ja jeden anpöbeln und auch Morddrohungen und wer weiß, was sie alles machen. Das, aber den Teil meine ich nicht, da gebe ich dir recht, das Problem sehe ich schon länger, ne? dass die mehr pöbeln. Das, da gebe ich dir sofort recht, das ist überhaupt kein Thema. Nein, was ich eher so meine, das ist auch, es gibt aber gar keine Diskussion mehr, auch so mit Leuten, wo das vorher ging. Ich hatte auch letztens in Telegram wieder so ein kleinen Zusammenrempler, fand ich jetzt gar nicht schlimm, aber auch da ging's, ich weiß gar nicht, was es ging, war eine Diskussion und wurden die Argumente auch so ein bisschen hin und her, aber sofort schon im ersten Satz, es kommt ein Argument und dann kommt immer noch der Nachsatz, irgendein Nachsatz kommt immer noch mit dem, da steht zumindest einmal Punkte geil oder ähnliches drin, weißt du? Und in dem Moment ist doch jede Diskussion beendet, sondern da ist doch dann sofort beide Seiten sofort verhärtet und auf Zinne. Was soll denn das? Warum kann man denn nicht erstmal wenigstens versuchen, ein vernünftiges Gespräch? Was du da meinst, ich weiß das ganz genau und das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, da hast du recht, das ist... Also ich nehme demjenigen das gar nicht übel, aber da fiel mir das wieder so auf, weißt du? Weil es kam sofort, nee, das sehe ich aber so und so und aber gut, wenn man denn so punktegeil ist. Ja, und mit diesem Satz mache ich doch das, was ich vorher eigentlich schön gemacht habe, wo ich eine Diskussion begonnen habe und einen überzeugen will, mache ich doch damit kaputt. Ja, ja. Und das greift so um sich, dass es nirgends mehr was gibt, wo man einer einfach verschreibt. Ich kann doch da auch schreiben. Ja, es ist eine Baustelle, ist vielleicht nicht so günstig. Was soll denn die Lebensgefahr? Da ist doch alles Gesülz wieder dahinter. Also das ist mehr. Es wird immer noch mal so ein und da reicht manchmal schon ein Wort. Ne? Ja, so ein kleiner Nachhacker. Genau. Ja, das stimmt. Da wird nochmal einmal umgedreht und nochmal kurz ausgeholt, wie beim Pferd hinten. Aber ein kurzer Tritt noch und damit ist das ganze Ding diskussionslos beendet. Ja. Und das höre ich so oft auf, ob das ist auch nicht Telegram, sondern Facebook, überall habe ich, bei uns in Telegram-Gruppe finde ich das so schön, weil da geht es wirklich sehr, sehr ruhig in der Beziehung zu. Ja, da ist wirklich kein Gepöbel. Das finde ich wirklich sehr angenehme Ton. Aber also auf Facebook auch, da hatte ich irgendwas geschrieben, weil wieder einer meinte, das Handy würde so viel schlechter sein oder irgendwie. Joey Bade. Es kam nicht eine Antwort, wo nicht mindestens blöd, Idiot oder sowas vorkam. Ja. Und das ist immer, wo ich denke, könnt ihr euch denn alle nicht wenigstens mal die ersten drei Posts nochmal ohne irgendwelche beleidigenden Worte artikulieren? Ist das wirklich nicht mehr möglich? Also, boah, finde ich schlimm. Ich suche schon echt was verzweifelt irgendwie nach einer Gruppe, wo man einfach nur diskutiert wird wieder so. So richtig Debattiergruppe. Ja, wo es gar nicht so um das Thema geht, sondern einfach um Diskussionskultur. Naja. Ich hätte jetzt fast gesagt, die grüne Hölle, aber ich glaube... mit dem Pfaffen aus Hamburg, genau. Nee, lass mal gut sein. Naja. Ich frage mich nur, ob der Cache vor und nach der Baustelle zeitlich immer noch an der gleichen Stelle ist. Oh, das könnte sein. Ja, aber den kannst du eh nicht mehr machen, der ist ja gelockt. Also ich von daher... Jetzt ist ja auch gelockt, archiviert und... Ne? Nee, wir müssen den Titel nochmal ändern hier. Ich finde einfach Corona-Tourette. Ich wollte es eben schon sagen, Corona-Tourette ist schön. Das ist einfach ein so schöner Name dafür. Da möchte ich gerade mal einwerfen. Es gibt auf Vox eine schöne Serie. Tonis Welt heißt die, glaube ich. Die kommt immer mittwochs. Mhm. Und das ist ein Mädel, die hat Tourette und ihr Freund, der ist auch, ich will nicht sagen, der ist geistig behindert, aber der ist sehr speziell. Ne? Und das ist eine wirklich sehenswerte Serie. Es gibt da selten so auf den privaten Serien, wo ich sagen kann, die kann man empfehlen, aber Tonis Welt auf Vox kann man sich angucken, ist wirklich sehr, sehr amüsant. Mhm, weil die spielt diese Tourette-Phasen. Also ich habe noch nie, also ich habe einmal mal einen Tourette-Kranken gesehen im Real Life, aber sie macht das sehr gut. Ich glaube, so ähnlich wird das auch sein. Und das war das Vox Mittwochs? Vox Mittwochs. Mittwochs um 20.15 Uhr Tonis Welt. Alles klar. Okay. Gut, dass ich so gut, dass ich einen Blog habe. Genau. Das mal so als Tipps zwischendurch. Wir haben gesagt, wir machen mal Tipps auch mal zwischendurch. Ne? Das gehört auch. Ja, das Schlimme ist immer mit den Tipps, da kommen so viele Links, die muss ich nachher noch alle nachtragen, bevor ich ins Bett gehe. Das ist schlimm. Was auf Telegram nochmal aufkam, war ganz kurz die Idee einer Wartung nach einem Jahr nicht so, gefunden zur Pflicht zu machen. Hatte Ho ja mal so angedacht. Also es geht im Endeffekt um Caches, die 800 Meter von der Straße weg sind. Die werden ja nur vielleicht einmal im Jahr gelockt. Grundsätzlich, er hat noch nicht mal das präzisiert, sondern nee, war ja auch erstmal nur so eine, wir spielen das mal durch Idee. Fand ich ganz schlecht. Und die Idee war halt, Wartung verpflichtend zu machen, wenn ein Cache ein Jahr nicht gefunden wurde. Erstaunlich. Fast ausschließlich gegen Wind, hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber da war, glaube ich, sonst keiner dafür, außer ihm selber. Ja, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also nur weil es jetzt ein Cache ein Jahr nicht gefunden wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass er nicht da ist und dass es dem nicht gut geht. Nee, aber ich sag mal, also den Ansatz kann ich sogar verstehen, weil ich glaube, der würde 80% wäre der gut. Die anderen 20% sind das Problem. Genau, viele locken kein DNF. Du weißt gar nicht, sucht ihn wirklich nochmal jemand? Ist da jemand hin? Ne? Ja. Ja, aber irgendwann kommt aber ja mal jemand und lockt dann auch mal. Ne? Also ich kann den Ansatz auch verstehen, aber es sollte keine Pflicht werden. Ja, das mit der Pflicht, da habe ich. Du kannst ja nicht sagen, ach, bei dem Cache, also ich sag mal, wenn ich einen Cache habe, der 5 Jahre liegt und der über die Jahre immer so alle 2 Wochen gefunden wurde. Ne? Da würde ich mich nach einem Jahr auch mal fragen, sag mal, warum kommt da gar nichts mehr? Aber ich zum Beispiel habe auch Caches, die liegen so ein bisschen abseits, da kommt auch mal so einmal im Vierteljahr nur einer hin oder manchmal auch ein halbes Jahr keiner. Da frage ich mich nicht, ob der da noch liegt. Also Mika hatte die Idee von einer Ampel, mir ist das alles einfach viel zu aufgeblasen. Die Frage ist, die Ampel fand ich auch keine schlechte Idee. Die Frage ist nur, guckt da einer drauf? Ja, und ich sag mal so, oftmals sind es ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Cache ist, der ein bisschen abseits liegt, der nicht so oft frequentiert wird, ist ja relativ hoch. Das heißt, der wird irgendwo ein bisschen abseits der Straße liegen. Ja. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel einen Kilometer durch den Wald laufe für diesen einen Cache, dann würde ich mich auch ärgern, wenn ich den nicht finde und dann feststelle, der ist schon ein paar Jahre nicht gefunden worden und hier sind einfach alle zu faul, DNF zu loggen. Ich würde dann DNF loggen. Da würde ich auch DNF. Also jetzt schreibt Marebi gerade, poste ich ohne Maintenance und gut ist. Das stimmt, aber das wäre das Einfachste, aber dann würden trotzdem noch ein paar verloren gehen, wo es die Owner nicht mehr gibt. Nun bin ich auch kein Fan von Caches, wo die Owner nicht mehr gibt eigentlich. Aber wenn du so wie ich auch gerne mal in Skandinavien cachen gehst, da gibt's gar nicht mal so wenige, die über ein, zwei Jahre nicht gefunden werden, wo es die Owner gar nicht mehr gibt. Und den Cache möchtest du trotzdem nochmal suchen. Einfach weil du dafür, ich sag mal so wie den Halti, selbst wenn es den Owner nicht mehr gibt, möchte ich den Cache trotzdem suchen können. Da muss ich halt 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurücklaufen. Ja, der wird nicht allzu oft gemacht. Das ist einfach mal so. Und da bin ich froh, dass der Cache da bleibt, sozusagen. So würde ich es mal formulieren. Ja, also es ist halt, das zu regeln, ist unheimlich schwer. Da irgendwie also, ja, das eine Automatik zu machen. Wo man sagt, als Owner, wenn so und so lange, dann solltest du mal hingucken. Oder wenn das und das passt, dafür sind halt auch die Caches halt zu speziell. Ne? Der eine liegt halt zu weit weg oder der andere liegt halt in einer Region, wo sowieso kaum Urlauber hinkommen oder so, ne? Dünn besiedelte Gebiete und sowas. Ja. Das ist alles, Ja, schwierig, ne? Also wir wollten es nur mal zumindest mal eingeworfen haben. Genau, dass man mal sieht, dass wir in unserem Telegram-Kanal eine rege Diskussionskultur haben, ne? Und dass es sich lohnt, da mal reinzugucken. Ja. Also Ruja, schreib's nochmal, der Ansatz ist schon klar. Also gibt halt auch einige Caches, die seit Jahren nicht gefunden wurden, die halt weg sind. Dann ärgert man sich, wenn man Stunden vergebens unterwegs war. Das war der Ansatz. Ja, vollkommen klar. Aber ich glaube, also das ist ja nichts, in Deutschland wirst du das Problem fast nicht haben, glaube ich. Da gibt es davon so wenige, die das jetzt tatsächlich so betreffen würde, sondern eher im Ausland. Und wenn ich zum Beispiel in Skandinavien, wenn ich da mit Heiko unterwegs war, wir waren ja letztes Jahr, wollten wir erst so einen ähnlichen machen, der war seit 3 Jahren nicht gefunden. Das hat sich da aus wettertechnischen Gründen und weil wir den Wohnmobil nicht abstellen konnten, erledigt, aber sonst hätten wir den gemacht. Der war 3 Jahre nicht gefunden. Na klar, aber da weiß ich vorher, dass die Chance hoch ist, dass der tatsächlich nicht mehr da ist. Ja, und dann ärgere ich mich natürlich trotzdem, dass ich hingelaufen bin, aber auch nur ein bisschen. Denn glaub mir, also so einen Cache mache ich ja nicht wegen dem Cache, sondern den Cache mache ich wegen dem Weg. Klar ärgere ich mich trotzdem, wenn der am Ende nicht da ist. Alles überhaupt kein Thema, aber das ist nicht so schlimm. Ja, aber es gibt trotzdem Leute, die machen den Cache ja wegen dem Cache und nicht wegen dem Weg. Ja, bist du dir sicher, dass wirklich solche Caches? Also nee, aber bei so einem Cache, wenn ich den wegen dem Punkt mache, dann gehe ich da nicht hin. Ja, das meine ich, also ja. Deswegen, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, was ich sagte, wenn du einen Kilometer, da reicht ja schon ein Kilometer in den Wald, das reicht bei mir schon, dass ich sage, komm, aber jetzt gibt's hier einen DNF, weil da bin ich jetzt extra hingelaufen, ne? Also ich, wie gesagt, ganz grundsätzlich würde ich die Idee noch nicht mal ab, also gerade für Deutschland würde ich das vielleicht sogar noch abwandeln, fällt mir jetzt gerade so ein, wenn der Owner sich ein Jahr lang nicht gemeldet hat, dann ist der weg. So. Ja, aber da ist es mittlerweile auch so, dass ich bei solchen Caches, wenn ich sehe, der hat schon länger Probleme. Ja. Der Cache und der Owner ist auch schon seit über einem Jahr nicht mehr aktiv gewesen oder so. Und mit aktiv meine ich nicht mit eingeloggt, sondern ich gucke dann tatsächlich auch mal, ob der mal einen Cache hat. Ja, klar. Weil der diese App das ja nicht unbedingt darstellt. Ja. Da logge ich dann auch ganz stumpf einen A-Log. Ja, das machen immer noch zu wenige. Mache ich aber auch so, weil ich habe dann auch immer die Schnauze voll. Wie genau den ich da zuletzt gefunden habe, da ist der Owner seit 2018 nicht mehr aktiv. Also die locken dann alle, ist nicht da oder ist feucht. Ja, meinst jetzt, kommt der Owner aus dem Grab zurück oder was? Also den musst du halt mal locken, dass er jetzt mal weg muss. Also, ja. Naja. Kommen wir zum, das ist eine kurze Randbemerkung, das Kartenspiel von Kickstarter. Oh, jetzt wird die Tür wieder zugemacht. Man, damit geht ins Bett. Kartenspiel, das ist immer ein schlechtes Zeichen, dann haben wir die 90 Minuten überzogen. Ja. Das Kartenspiel vom Kickstarter wird es nicht geben. Die haben echt wenig bekommen. Das war nicht wirklich viel, ne? Das ist. Nee, also ich fand es ja auch ein bisschen teuer, hatte ich ja gesagt. Aber dass sie so wenig kriegen, ich weiß gar nicht, was das war. 2.526 Euro von 8.000, die sie haben wollten, das ist natürlich echt. Ja, das war jetzt weit daneben, ja. Ja. Ein Viertelgrad mal. Ja. Also das nur so am Rande, das verlinken wir wieder, da hatten wir ja drüber geredet, da brauchen wir nicht viel Russ drauf eingehen, dass das eh nicht geben wird. Dann hatten wir irgendwo die Diskussion im Telegram da über Labcaches und das, weil ich war irgendwo verwundert, dass ich hatte den Labcache, da gab es nur 4 Stationen. Und für mich war immer Labgash 5 Stationen. So. Und dann lernte ich als erstes mal, ich glaube, Glider hat es mir erklärt, nee, es gibt auch welche mit weniger, also 1 bis 5. Ja, heißt ja. Du hast 5 zur Verfügung, musst du aber nicht verballern. Ne? Ja, und als nächstes kriegte ich dann Weg der Demokratie gemeldet. Also es gibt einen Labcash, der heißt Weg der Demokratie, der dann erstmal 10 Stationen hatte. Da war ich dann völlig verwirrt. Deswegen dachte ich mir, geben wir diese kluge Erkenntnis jetzt weiter. Es gibt also ganz alte, die von irgendwelchen Mega-Events übrig geblieben sind. Die können bis zu 10 Stationen haben. Stimmt, bei Mega-Events waren es immer 10 Labs, ja. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Das wollen wir nochmal einstreuen. Was hauen die da eigentlich alles raus hier? Oder, ach so, das wusste ich auch nicht. Oder echt gekaufte Labs. Ja, das war mir jetzt völlig unbekannt. Man kann Labs kaufen? Was kostet die? 2,95 oder was? Man kann echt Labcaches kaufen? Nö, das war mir neu. Groundspeak muss alles versilbern jetzt. Den frage ich nicht. Nee. Zwei hintereinander legen, ja, aber das sind dann zwei verschiedene. Nee. Es gibt einen, der hat 10 Stationen insgesamt. Also das ist... Der Geo-Geheimnisträger macht sowas. Ja gut, der macht vieles, wenn der Tag lang ist. Ist er schon wieder die Nummer 1 bei den meisten besten Caches der Welt? Nee, ich glaube nicht. Aber kann ich das nur als kommerzielles Unternehmen machen oder kann ich auch als ein normaler Cacher? Das ist doch Groundspeak egal. Da bin ich mir aber sehr sicher, dass dem das völlig egal ist. Sollte es denen egal sein? Weil, was meinst du, wie viele Leute das kaufen würden? Ich weiß gar nicht. Angebot einholen, ja, weiß nicht. Ich werde Anna Leho davor schicken, die soll das machen. Wir schicken Glider los, der holt überall Angebote und sowas ein. Außerdem hat er geschrieben Anekbot. Du sollst einen Bot einholen, Anekbot. Deswegen sagt er, Anna Leho soll das laufen. Ne? Analgebot holen. Ne? Ja. Ah, da gibt's, genau, jetzt haben wir den nächsten hier. Es geht um GC 92V57, Verfolgungsjagd at Night. Den fand ich auch sehr schräg. Haben wir den eigentlich gar nicht verlinkt hier? Doch, ich habe hier... Ach, da drunter habe ich den, ja. Ich sehe schon. Der wurde zugemacht. Ja, jetzt weiß ich wieder, was das war. Genau, der wurde zugemacht, aber nur offiziell? Genau. Und wenn du jetzt den Planer, also wenn du in dem Planer drin bist, im Terminplaner, der hatte wohl auch einen Kalender, kam dann auch noch eine Mail. Es gibt also eine Mail von dem Owner. Genau. Und der schreibt nämlich, da wird den Cash. Hallo liebe Ermittler. Wie einige schon mitbekommen haben, wurde der Nachtcash wegen Neider und Falschinformationen ins Archiv geschickt. Das hält mich natürlich nicht ab. Der Cache ist weiterhin normal spielbar und läuft nun privat und kostenlos ganz normal über mich weiter. Heißt, für euch hat sich nichts geändert. Die Polizei und das Ordnungsamt wissen Bescheid und haben alles genehmigt. Das hat dem Reviewer nicht gereicht. Mir kann also keiner was ankreiden, da alles genehmigt ist. Der Kalender und alle Termine behalten ihre Gültigkeit, er ist weiterhin buchbar. Jedoch nicht mehr online loggen, also gibt es keinen Statistikpunkt. Ja. Genau. Wummi-Team ist da oben. Ich komm hier völlig durcheinander. Also ob das dann funktioniert? Genau, ich war schon ein paar Spalten weiter. Also vor allen Dingen. Ach, da ist genau. Was ihm vorgeworfen wird, stimmt. Es wurde wirklich großzügig an vielen Stellen mit UV geschrieben. Man muss ein Video schauen, dem man mit dem Auto folgen muss. Es ist rasant und lang. Nicht jeder weiß, wie man ein Video langsamer macht. Und. Also gibt diverse Vorwürfe von dem Ganzen. Weil ich hatte mich gewundert, weil er schreibt ja, dass alles in Ordnung wäre und er hätte Genehmigung und hast nicht gesehen. Und dann kommt wieder die Sichtweite der Reviewer. Leider gibt es eine Reihe von Verstößen. An einem Baum angeschraubte Station. Naja. Und eine Reihe beim Review vorenthaltener Stationen. Mir bleibt daher nur, das Listing zu archivieren und es für weitere Logs zu sperren. Tja, da frage ich mich immer, ob ihr auf der Plattform eigentlich richtig seid. Ich wollte gerade sagen, also vielleicht wäre das 19.800 Pfunde, also ist jetzt auch kein Unerfahrener und seit 2015 dabei. Oh Gott, da ganz schöne Quote dann. Gott, mal, Pimmelbanner ohne Ende, du. Meine Fresse. Ja, und im November 20 gelegt und dann auch schon gleich 81% Favoritenquote, 204 Favoriten, also haben wir auch schon ein paar gemacht dann, ne? Ja, das ist ja auch normal dann wahrscheinlich, also ist ja auch bestimmt nicht schlecht und so, die Frage ist einfach mal so. Naja, aber das ist ja auch mal so interessant, ne? Da gibt es 260 Loks, die Leute, die den gemacht haben. Und keiner vorher fragt sich mal, ob zumindest diese STVO-Geschichte vielleicht ja, das so also ist. Da geht es ja wieder drum, man muss den gemacht haben, glaube ich, weißt du? Ja, ja, aber wenn ich den gemacht habe und dann vielleicht mal sagen würde, du, vielleicht ist das jetzt nicht die beste Idee, da irgendwie so mit dem Tablet im Auto eine Strecke abzufahren. Ich weiß nicht, wieso man das macht. Ich persönlich gucke ich mir an, schmeiße ich weg. Wir hatten ja auch welche, wo du mit dem Auto irgendwas hinterherfahren solltest, wo ich auch denke, ach leck mich, also das ist so bekloppt. Da hätte ich gar keine Lust zu. Also das, weiß ich nicht, gerade dieses mit dem Autofahren da. Gab's nicht in Hamburg auch mal einen Cache, wo du am Anfang Rätsel lösen musstest, wo du per Google Maps die Strecke abfahren musst? Wüsste ich jetzt nicht. Also einen mit dem Auto weiß ich, solltest du abfahren. Den habe ich gleich gelassen, weil ich gleich gesagt habe, das ist mir echt zu blöd. Da habe ich auch keine Lust zu. Und dann ist irgendwo Stau und dann fange ich wieder von vorne an oder was? Das ist doch, nee, weiß ich nicht. Ja, und vor allem, ich meine, Griso schreibt es ja auch gerade, ne? Dann machst du den Cache und sagst dann der Polizei, das ist alles abgeklärt mit ihren Kollegen. Das ist Hippo schreibt in Waltershof liegt zu einer. Ja, genau, ich bin auch der Meinung, irgendwie, das finde ich halt noch okay, ne? Wenn du zu Hause halt, du kannst das Video halt gucken und musst halt über Maps versuchen, wo sie dann hinfahren, weil da der Start ist oder so. Ne? Das finde ich halt eine gute Variante, ne? Aber halt live. Das nee, habe ich auch. Geht komplett an mir vorbei. Sollen die mal alle machen? Ich nicht. Genau, dann haben wir hier noch. Achso, wir waren ja zwei. Ja, kannte ich überhaupt nicht. Ich dachte, was soll das denn sein? Ich bin da auch. Ich klicke da drauf und dann starte ich, aber Time Remaining läuft da auch ab. Ich weiß überhaupt nicht, 72 Tage noch. Ach. Das geht, glaube ich, also am Anfang, als man darauf geklickt hat, war es eigentlich nur ein Leaderboard. Und jetzt im Zuge dieser Science Discovery Geschichte, ist das dazu gestoßen. Das ist nachher erst reingekommen. Das erste Mal, als ich raufgeklickt habe, war es nur eine reine Rangliste von Freunden. Und jetzt, die ist wohl tatsächlich gekommen wegen dieser Discovery. Ich führe damit 696 Punkten. Das ist wahrscheinlich, weil ich der Einzige bin. 696 Punkte. Ich habe 172. Ja. Nee, aber hier in meiner Rangliste, wenn ich zum Beispiel gucke, da ist auch der H. Michel drin, ne? Der hat auch ganz schön hier. Ich habe diesen Monat viel Cash, doch, muss ich sagen. Meine Güte. Aber nichts Gutes dabei. Nee, ich habe tatsächlich weniger gecashed, weil ich war ja auch zwischendurch mal so in Teilquarantäne. Weil bei meinem Chef in einer. Ja, so hat es seine Frau, ne? Folge. Genau, war ja so ein bisschen das Problem. Nee, klar, ich habe mich überzeugt, weil ich auch nicht weiß, was ist. Deswegen bin ich auch gar nicht so viel rausgekommen. Ich habe tatsächlich im April relativ wenig. Ich glaube auch irgendwie 30 gemacht oder so. Aber es ist eigentlich schon für so einen Frühlingsmonat dann recht wenig bei mir. Ja, also es gibt ein Leaderboard, ja. Da könnt ihr euch alle mal angucken. Genau, wir verlinken immer alles. Ich habe keine Freundesliste, die habe ich mal irgendwann komplett geleert und dann gesperrt. Das ist mir alles viel zu blöd. Ja, ich finde es immer ganz praktisch, mal zu gucken, wenn ich dann irgendwo mal irgendwelche Fotos sehe oder so, wo ich denke, ey, wo waren die jetzt? Ah, okay, dafür ja, okay, aber nee, also bei mir ist, boah, nee. Nein, dann haben wir noch einen Mann der offenen Worte. können wir eigentlich auch hier mit in Boulevard-Podcast aufnehmen. Der hat ein schönes Log geschrieben bei Die Quelle des Lebens, GC987J4. GC987J4, gelockt von Team, kann ich hier gar nicht lesen. Ich habe jetzt hier nur das Bild aus Facebook draus praktisch. Genau, der hat geschrieben in seinem Blog, wieder so ein ungenauer Rudi-Cash. Ich weiß schon, warum ich diesen möchte gern Öko nicht mag. Kurz für den Arsch. Ich grab nicht 20 Quadratmeter Waldboden um. CNF und Mittelfinger Smiley. Mit Rechtschreibung hat das nicht so, aber süß, ja. Oder? Icon. Ja, ja. Möchte gern Öko kurz für den Arsch. Ja. Finde das ein. Ich finde klares auch, Lock. Ich finde auch, wenn man keine, ja, genau, wenn man keine Freunde, Gott, also, hat, sollte man und es kommt auch gar nicht erst die Idee, fand der meinen Cash gut oder schlecht, sondern man weiß es einfach. Kann man nee, ist ja leider nur ein Bild, sonst hätte ich das schon gleich. Nee, aber hier, der Interceptor hat es ja schon hier reingehauen hier. In Berlin verfolgst du kurz eine, zu Fuß eine Person, oh mein Gott. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ist das hier der richtige, den ich hier habe? Quelle des Lebens. Aber der Lock ist gar nicht mehr drin. Tja, ich kann es aber verstehen, dass er den rausgenommen hat. Ich würde es, glaube ich, auch so machen. Ja, ja. Ja, aber, nee, aber guck mal. Wann ist denn der Lock gewesen hier? Das ist am 4., am 3. Ja, weiß ich auch immer nicht, wie rum. Nee, am 3. Am 3. 4. Am 3. 4. Und am 22.04. hat der Owner dann nochmal geschrieben, diese Dose von Spakonauten entwendet worden. Bis auf Weiteres muss im Notdöschen gelockt werden. Vor Angehen des Caches einfach mal schreiben, sind 24 Stunden on. Dann gibt es den Hinweis dazu. Ja, okay. Das, ja. Also ich glaube, der Owner ist vielleicht auch etwas speziell. Also vielleicht auch nicht unschuldig. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weise, wie gelockt wurde. Naja, also wir haben ja noch weitere Owner, die wieder zumindest ein bisschen seltsam sind. Ach, das war ja hier, jetzt gucken hier, das war. Jetzt kommt der nächste wieder da, genau. Ich finde gerade sein Pöbellock nicht, aber wir haben als nächstes noch den Owner, wie heißt er? Friefel, F-R-I-F-E-L 78. FRIFEL 78 und zum Beispiel den Cache GC98CRD. GC98CRD. Da sieht man auch sehr schön, was so neu, ohne was das bringt. Echt. Also er hat 7 Caches. 3 davon sind schon tot. Ja. Ja. Genau. Alle gelegt innerhalb von einem Monat. Ne? Alle im März gelegt. Und auch wird langsam ein bisschen pissig am Tag. Aber immerhin, ich finde, also dafür, dass er im Oktober 2019 ja eingetreten ist in die Gemeinschaft, ne, hat er, also er ist insgesamt auch Gas gegeben. Die Caches sind so ungenau. Ja, das liegt daran, dass ich kein GPS-Gerät besitze. Das ist super. Hast du die, nee, da war ich noch nicht, Informationen bei ihm gelesen? Moin, ich bin Friefel, aber habe erst seit kurzem wieder angefangen. Und dann kommt ein Pfeil, die er das auch ist bald so, wieder. Also eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Also der ist wirklich, also ziemlich verwirrte Caches. In den Logs wird er auch langsam pöbelig. Da wollten sie ihm schon helfen. Da schrieb er, wozu soll ich mir helfen lassen? Ja, weil du es mit den Koordinaten vielleicht nicht ganz so drauf hast, mein Junge. Aber er gibt alles, das muss man ihm lassen. Ja, guckt ihn euch an. Wir verlinken es wieder, wie immer. Ja, also wir haben heute viel mit Onan. Und auch ein bisschen was mit ja, stimmt. Geocaching-Tourette. Dann kommt eine Kurzmeldung. GIF kommt und wieder. War auch im Blog bei Groundspeak. Da brauchen wir eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ne? GIF ist wieder da. Was wir auch mal gesagt haben, warum nicht gerade im Corona-Jahr, ist doch GIF eigentlich ganz cool. Ja. Dann wurde noch gesagt, ah, ja, es fehlt vielleicht auch dann die Events, wo man das veröffentlicht. Aber trotzdem finde ich es gut. Also GIF finde ich eine gute Sache, doch, gibt es gar nichts anderes. Ich glaube, es sollte auch zum Ende des Jahres dann wieder soweit sein, ne? Und deswegen finde ich auch ganz gut, dass sie es jetzt frühzeitig gemacht haben. Dann ja, kannst du dich, wenn du alleine was. Ja, weil das ist ja doch ein bisschen aufwendiger, so, wenn du das, ne, eben, also selbst wenn du eine Gruppe machst, musst du auch gucken, wie das handelst und so. Nee, also ich finde es völlig okay und ich finde es auch gut, dass sie es machen, ohne jede Frage. Also ich meine, aufwendiger, man kann es natürlich auch wie wir machen. Und einfach, ja, das ist auch aufwendig. Tag, ne? Danach sind alle krank, also von daher war es aufregend. Ja. Ich wollte sagen, die Nacht. So, dann kommt noch ein RIP-Cache. der ABC Cache RIP GC98TWP, GC98TWP, der ploppte so im Telegram-Channel auf, wo so ein bisschen die Frage war, ist sowas okay oder nicht? Also genau, die hat eine, für eine befreundete Geocacherin, die Theresa. Nach schwerer Krankheit. Cherry Terry, genau. Theresa. Also ich fand's, also ich habe es mir mal durchgelesen alles. Also erstmal finde ich es auch sehr gut gemacht. Ist nicht so, es ist nicht so, so reißerisch, so, so alles mehr so ruhig. Und wenn die das wirklich in ihrem Sinne ist, warum nicht? Also ich fand's nicht schlecht. Also ich fand's besser als jetzt zum Beispiel damals hier in Hamburg, wo das für Gerald, also für Mystie gemacht wurde. Wo, das fand ich zum Beispiel eher nicht so dolle, weil da waren irgendwie 95% Leute, die kannten Gerald nicht mal. Ja, und die schrieben dann auch eben so belanglose Logs. So. Das fand ich so mittel und ich. Nee, ich muss sagen, hier muss ich sagen, tatsächlich bei dem hier, wenn man also die Logs so mal eben mal kurz drüber geguckt, so ich sag mal als kleines Kondolenzbuch. Zu sagen, Mensch, schreibt doch mal rein, was ihr mit ihr erlebt habt oder so. Auch nach langem Kampf verstarb Theresa am 28.03. an ihrer schweren Krankheit. Das heißt, das ging nicht schnell. Das heißt, man kann sogar davon ausgehen, dass sie sich vorher vielleicht da mit ihr drüber unterhalten haben, ob sie sowas machen dürfen oder so. Also, nö, ich find's okay. Ja, und guck mal, die schreiben auch, dass der Partner sich dann also ich finde es echt okay. Also wie gesagt, ich fand das bei Gerald so. Damals, das gefiel mir nicht so, aber hier, dies ist eine andere Sache. Cash finde ich okay, Event finde ich nicht so den Burner. Also das ist was für mich nicht geht, aber... Nee, aber ich finde tatsächlich, ich habe von der Idee finde ich das, glaube ich, gar nicht mal blöd. Denke ich auch. Sagen. Ja. Und wenn ich mal so gucke, die haben anscheinend hier alle irgendwie dann mal Fotos reingesetzt. Ja eben, und dann passt das wieder. Also ich finde es auch echt, also gefällt mir eigentlich sogar. Also wir sind dafür. Kurz und gut. Ja. Ist mal eine gute Idee, Tschüss zu sagen. Ich glaube, die anderen beiden Themen, das wird wieder ein bisschen spät, deswegen noch für die weg. Irgendwann kommen sie. Irgendwann hauen wir sie nächsten raus. Podcast hast du mir das Datum schon genannt. Das fand ich gut. 27.05. werden wir wieder hier erscheinen. Guck mal, der Chat ist auch schon eingeschlafen jetzt, da tut sich nichts mehr. Da werden wir wieder die nächste Folge machen. Ahuja ist noch wach. Haben wir noch ein paar abschließende Tipps? Genau. Moment, Locus hatten wir schon. Jetzt geht's aber ab da. Was mir, Schirp auf andere, das ist ja völlige Verarschung. Ich hatte mir ja schon vor langem irgendwann zwei Schirp-Apps geholt für Android und hatte mich schon gewundert, dass so ein Android-Handy so ein Schirp finden kann. Das fand ich echt erstaunlich. Und dann ergab sich das nur aber nie. Und jetzt hatte ich irgendwo in Winsen, in Buchholz, genau, war einer, da war auch ein Schirp-Cache bei. Ja, und dann schmeiße ich diese Apps endlich an und dann, du musst noch irgendein Plugin laden über den Play Store. Na gut, habe ich Plugin noch dazugeholt, auch noch installiert und um dann festzustellen, dass du dann die Meldung kriegst, nee, tut mir leid, du hast kein Amt. Ja, welches Android-Handy hat denn das? Also ich kam mir schon echt gelinde gesagt verarscht vor, also das muss ich echt sagen, das also, wer mal Schirp auf dem Android machen will, prüft das vorher. Nicht erst vor Ort, so wie ich. Dann stell dir fest, der Scheiß geht nicht. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, Open Data, geoportal.de. Da kommt man irgendwie, ich hatte das auch schon mal gesehen, an die Karten ran. 1:25.000 von diesen ganzen wie heißen diese Ämter? Aha. Also ich habe mir nicht weitergeguckt, weil ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber das ist wohl neu jetzt durch Open Data, kommt man da so ran. Also wer sich das mal angucken will, könnte ja für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Koordinaten abfragen, Strecke, Flächen messen, Koordinatensuche. Also bietet schon einige Möglichkeiten, das ganze Ding. Ich suche mal gerade nach Wilmsdorf. So. Oh, ne? Niederelbe. Ich bin ja Niederelbe. Ja, weil wenn du da reinzoomst, also die Karten, das macht schon einen recht brauchbaren Eindruck, muss ich sagen. Ja, das ist von der Auflösung. Ja, also kommt's auch relativ, das fand ich auch. Ne? Das also, schon okay. Deswegen dachte ich, nehmen wir es mal mit rein. Ja. Weil man doch das öfter soll vorkommen. Die Farben, das, da können sie noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist ein bisschen arg grau alles, aber. Ja, gut. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr, sehr genau sind. Also, das gefiel mir auch gut. Naja, wen es interessiert, könnt ihr mal reingucken. Verlinken wir natürlich. Genau. Und dann haben wir noch das, ja, ist nur das unten hier, Cache-Lernen, ein Tagebuch über das Erlernen des Geocachens. Ich habe das heute erst gekriegt, deswegen habe ich jetzt, kann ich gar nicht so viel sagen, ich habe da noch nicht so genau reingeguckt. Was mir auffiel, also es ist eine WordPress-Seite, cachenlernen.wordpress.com. Und ich wollte sagen, er hat das schon gut gefüllt. Ja, wobei ich, also was mir auffiel, irgendwo hatte er drinne MGM, eine Alternative zu GSAK. Ziemlich weit unten schon. Und dann habe ich gedacht, oh, das klingt interessant. Und dann sehe ich, ja, ist vom 23. Juni 2019, also auch schon ein bisschen älter. Und klickt da drauf und stellt dann fest, das ist irgendwie die letzte Version auch schon vor 2018. Ist also, ja, ist dann, sah eigentlich gar nicht schlecht aus, die Software, aber wäre echt mal so ein gewesen. Wie gesagt, das Ding heißt My Geocaching Manager mgmgeo.free.fr, also Franzosen, aber leider. Die letzte Version ist vom 13. Oktober 2018. Also leider tot. Schade, macht so optisch und macht es einen ganz guten Eindruck. Ja, aber sind hier so, also ich, da muss ich mal ein bisschen genauer gucken, weil das. Ja, doch deswegen, ich weiß gar nicht, ich habe das nur heute gesehen, ich dachte, wir nennen es zumindest mal dazu, aber ich kann noch nicht sagen, ob das was taucht oder nicht. Also ich selber habe noch nicht reingeguckt, weil dafür kam es heute zu spät zur Sendung. Ja, aber sie, also man kann mal kurz immer sagen, hier steht zum Beispiel Cachen in der Stadt, Cachen im Ausland, Mysteries, T5, Events, Trackables, benötigt Wartung, wann loggen und so. Also sind so einige und Themen, vor allem schön auch abgeschlossene Themen scheinbar so. Also wirklich, ja, wirkt erstmal auf den ersten Blick nicht schlecht. Wie gesagt, muss man sich mal reinlesen, muss man mal gucken, aber zumindest nennen wir ihn mal, kann ja jeder selbst mal ein Auge drauf schmeißen. Ja, Cache-Tipps sind echt enorm dieses Mal. Also ich habe tatsächlich auch keine gehabt. Ja, ich hätte jetzt vielleicht einen einzigen gehabt, aber den Owner hat mir schon ein paar Mal. Von daher ja, macht das eigentlich. Ja, ich war auch. Also von daher. Liegt aber auch daran, ja, bei mir war es tatsächlich, ich habe diesen Monat sogar relativ viel, irgendwie 120 Dosen oder sowas im letzten Podcast gemacht, aber da war wirklich nichts bei, da waren ein, zwei, wo ich einen Favoritenpunkt vergeben habe, aber das war dann eher so mitten in Harburg und also der eine zum Beispiel, gestern habe ich den sogar gemacht, mitten in Harburg, wirklich so, wo also im Wohngebiet und dann unter der Laterne neben der Treppe so eine runde Dose drin. Überhaupt nichts Besonderes, aber eben halt so, dass ihn jeder sieht und keiner drüber fällt, dass das ein Cache ist, es sei denn, du bist Cacher. Das finde ich immer so geil, wenn das so versteckt ist, dass alle vorbeilaufen. Ja, okay, aber eben jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, muss ich unbedingt einen Tipp geben. Also dafür eine Empfehlung auszusprechen, da fährt dann einer extra wegen hin. Nee, also das ist es dann auch wieder nicht. Dafür reicht's nicht. Also ich sag mal, ich habe gestern ja so eine schöne Location, also eigentlich die Location schlechthin gehabt beim Cachen. Ja, das ist doch cool. Nämlich in drin. Das könnte man leider, aber ich kann leider da nicht viel zu sagen, weil das war ein Mystery und die Koordinaten garantiert nicht selbst. Das kann euch keiner glauben. Also das kann ich bei dir mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du Koordinaten abgreifst. Nein, nee, nee. Nein, ich bin eigentlich war es eher so, dass ich da jemanden gesehen habe. Ich habe im Auto gesessen und dann bin ich schnell hin, habe mich auch eingetragen. Ne? Aber ich hau trotzdem mal, damit wir nochmal vielleicht den, ich will den Owner einfach nochmal erwähnen, der hat nämlich neue Caches rausgebracht und da war ich nämlich vorgestern oder so, von Netten MZ. Der hat zum Beispiel jetzt wieder neu rausgebracht, GC99XWQ, GC99XWQ, Elektrizitätswerk Netten aber Bergen. Der bastelt ja mal ganz gerne und da sollte man allgemein den Owner einfach mal auf seine Liste nehmen, was man abarbeiten kann, wenn man hier mal so im Bereich Zentralniedersachsen ist. Das hört sich gut an. Das ist aber auch der, der durchaus auch mal ein bisschen, also wenn man ihn dann trifft, ist das schon durchaus gesprächig, aber man trifft ihn sehr selten. Also ich habe ihn wirklich erst ein einziges Mal getroffen und er hat einige Caches draußen. Ne? Und das war wirklich eher auch cool, ich frage gerade leider nochmal, was war denn dieses KG-Rohr, wo man unten rubbelt? Ja, die Abschussrampe, die du da hattest. Du hattest ein Foto von so einem, einen kurzen Film. Ach so. Ja. Einen kurzen Film von den fliegenden Fischen. Ja, das war nett. Ich kann das, warte mal, kann ich sagen, wie das war? Der ist bei Tosch steht. 9 Volt. Oh Gott, genau. Nee. Fliegende Fische im Wald war das. Und zwar, den hast du auch, glaube ich, garantiert. GC6J787. GC6J787 von Auffaddy. Der ist quasi. Ich warte auf den Link hier, damit ich darauf gehen kann. Guck mal, siehst du, dass ich mich auf Interceptor verlassen kann. Ach ja, 19.11.2018. Fliegende Fische. Da muss ich aber sagen, das war nett, aber der hatte da drin so eine Art Paddling, also so ein Plastikteil, ja. Und an dem Verschluss hinten war aus Alu gefeilt die Schwanzflosse. Und wenn mein Junior richtig gestanden hätte, wäre ich mit dem ins Krankenhaus gefahren. Weil das Ding wäre stecken in der Kopfhaut. Und das das hätte man vorher nicht an. Ich habe schon öfters mal so eine Abschussrampe, aber meistens waren dann irgendwelche Schaumstoffsachen da drin. Das hier war durchaus, wo ich dachte, oh, der steckt mich dann im Waldboden durch. Oh, Mensch, der ist aber tief eingedrungen. Ja, Schwund ist überall. Also von daher, der mit Vorsicht zu genießen, ne, der Cache. Aber war schon nett gemacht. Ne? Und da in der Ecke waren so ein paar Caches, die ganz gut waren. Muss man nicht. Kann man mal machen, aber ja. Nee, also jetzt nicht so erwähnenswert, ich sagen, der hat unbedingt Empfehlung, wenn man die ganze Runde da geht, da waren so 2, 3, die lohnt. Die Runde an sich, die ich gegangen bin mit 6, 7 Caches, ist schon okay. Kann man machen. Das lohnt schon mal für einen kleinen Spaziergang. Ja, das nächste Mal. Ja, war ein bisschen dünn, aber da kommen wir ja nichts für. Also mehr. Nee, aber wenn man halt, wie gesagt, Stifte los, muss ich auch sagen. Unglaublich. Also wirklich. Ich werde tatsächlich die Woodcoins kaum los, weil ich selten Small und sowas in der Hand habe. Und wenn ich ein Small in der Hand habe, ist es ein Paddling, weil da einer wieder nicht richtig gelistet ist. Ich gucke gerade mal. Sag mal, welche Folge haben wir heute? Ist heute nicht. Ach, das war 26 heute. Ja, muss man durchnummerieren, genau, kontrollieren. 26, ja. Nee, die Stifte gehen bei mir auch. Das muss ich sagen. Diese Bleistifte, die wir da gekauft haben, die sind, das ist top. Das macht Spaß. Das hatte mich den Vorteil. Ich habe die immer in der Tasche. Ne? Man vergisst. Obwohl ich habe tatsächlich zwei Paddling mit je 4 Stiften drin und habe ein Paddling schon verloren. Da muss ich doch ein bisschen mehr aufpassen. Das geht doch mal schnell. Ah, okay. Ja, mit dem Stadtrad durch Harburg, da muss ich die verloren haben. Außer Jackentasche geflogen, wahrscheinlich so rasant in die Kurve gefahren. Ja. Aber in Harburg kannst du davon ausgehen, dass das ja. Ja, stimmt. Influencer. Ja, aber der raucht die. Wenn die Stifte ganz groß rauskommen. Das wird nichts. Ja, jetzt haben wir, ich muss jetzt mal gerade gucken, die haben wieder fast alle durchgehalten. Ja, ist schon. Ja, ich weiß nicht, ist Hoja noch wach? Kann er ein Klopfzeichen geben? Manchmal schläft er auf zwischendurch, hat er mal gesagt, er wollte doch nicht mehr. Es klappt noch. Ja, es klappt noch. Ja, Graf Zahl ist nächstes Mal bestimmt auch wieder da. Oh ja, siehst du, alle. Der hat ja noch irgendwie Augenprobleme. Aber er wird aktiver, was man so in den Gruppen und so sieht. Also es scheint aufwärts zu gehen. Also an dieser Stelle an alle kranken Zuhörer von uns und Stammhörer, gute Besserung. Gibt es ein paar, die gerade noch ein bisschen Problemchen haben. Und denkt dran, ganz wichtig, es wird schön draußen. Ihr fahrt bestimmt mal wieder immer auf eine Karte schreiben. Das stimmt. Und wenn es draußen kommt, immer gerne. Einfach eine Karte schreiben. Boah, jetzt bin ich auch kaputt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte auch diese Woche ein bisschen... Naja, das ist... Ein bisschen platt, weil wir viel schlafen. Also ich muss tatsächlich sagen, mir hängt immer noch der Einsatz vom Wochenende. Das waren nur 3 Sekunden, da warst du schon wieder raus aus dem Bild. Das war ja albern. Nee, es waren sogar 4. Und das Lustige war, er sagt ja auch was zu mir. Und er hat vorher zu meinem Kollegen, der vorher da war, der hat immer, die haben oben eine Sprecherrichtung auf der Drehleiter. Du hast also links ein Mikro, Immer dauernd an. Du musst also keinen Knopf drücken, so, und dann hast du natürlich Atemschutzmaske auf, da versteht dich einer nicht so gut. Und als mein Kollege runter musste und ich sollte rauf, sagte dann der Drehleitermaschinist noch, und sprich bitte vernünftig ins Mikro, ich verstehe dich nicht. Und da habe ich mich da runtergebrückt und ihm was durchgesagt und dann rückt er zurück, schreib mich nicht so an. Ja. Nee, aber das war tatsächlich, der war nicht so lang, der Einsatz, aber es hat immer noch geschlaucht. Ich bin wirklich, und wir haben im Moment so viel Stress auf der Arbeit. Also Baugewerbe ist ja irgendwie, da geht es im Moment drunter und drüber. Ja, glaube ich. Es schlaucht nur noch. Also irgendwie ist es Materialknappheit. Doch, wenn wir das mal hätten, bei uns ist das unser Personal, unsere Firma-IT-Abteilung nur aus mir existiert. 2 sitzen zu Hause im Homeoffice, weil die Corona-Hochrisikopatienten sind, und einer ist seit Wochen wieder krank und einer ist abkommandiert. Also das ist wirklich, ich habe da langsam keinen Bock mehr. Aber es hilft ja nichts. Ich wollte jetzt sagen, das ist irgendwie, es ist auch, glaube ich, auch das ist so das im letzten Jahr, was du so von vielen hörst, also mit den Leuten, mit denen ich spreche, ja, das oder zu viel, ne? Scheiße, weil keine Arbeit. Ja, das ist bei uns auch so. Die Arbeit haben wir viel zu viel, ja. Oder neulich habe ich mit einem Kumpel gesprochen, der hat einen Motorradhandel, der wartet auf seine Ersatzteile, die liegen leider auf diesem Kahn, der quer am. Ach so, ja, das ist ja cool, der kann auch noch ein bisschen warten, denke ich mal. Ja, ich glaube, Ägypten möchte von denen 1 Milliarde haben, bevor lassen das Schiff nicht aus dem Hafen. Und das ist das Schiff nicht wert. Da, genau, die Evergreen. Und das Ding ist, was, das wird da stehen bleiben, wie diese. Hafen fest lag, weil der. Ach, muss ja auch cool sein, für so einen Kapitän sein Schiff da quer zu setzen, das ist ja schon. Ja, ich glaube aber, also in dem Moment, glaube ich, wo das Ding quer steht und du merkst, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr das Ruder rumreißen, es tut sich nichts mehr. Ja. Ich glaube, das weißt du eh schon, du, das war's jetzt. Ja, wobei die verdienen aber, sehr gut. Also, ja, aber wenn du so die Hauptverkehrs... Ja, passiert dir aber nichts. Osten-Slam-Ex, können dir ja nichts. Dann, glaube ich, weißt du... Mit Sicherheit ist... Na gut, vielleicht haben sie eine gute Versicherung, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, der Kahn wird, glaube ich, da liegen bleiben, vermute ich mal. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns und hören uns am 27. Mai wieder, der letzte Mai. Der letzte Donnerstag im Mai, Der letzte Donnerstag im Mai. Und das ist auch mein Donnerstag vorm Urlaub. Leider werden wir wohl zu Hause urlauben müssen noch. Aber wir hatten im Harz 2 Wohnungen gebucht. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt noch was, aber wir müssen, glaube ich, bis zum 14.05. uns entscheiden, weil dann kann ich nicht mehr umsonst stornieren. Und ich glaube nicht, dass bis zum 14.05. in irgendeiner Form raus ist, wie es läuft. Und das riskiere ich dann nicht. Dann bleiben wir lieber zu Hause. Ich werde bis dahin auch nicht geimpft sein. Also selbst wenn ich jetzt eine Impfung kriegen würde, wäre ich ja nicht durch bis Ende, bis Anfang Juni. Also Heike kriegt jetzt nächsten Mittwoch, hat sie ihren Termin, dann dauert es aber 6 Wochen, bis sie den zweiten kriegt. Also selbst sie ist dann nicht durch. Und ich glaube nicht, dass sie mit einer, naja, vielleicht Ferienwohnung, aber ich glaube nicht dran. Also. Und der Haupturlaub ist im September, und dann ist kein Problem mehr, glaube ich. Ja, bei uns ist es jetzt so, dass wir fahren ja nach Dänemark, wo wir letztes Jahr im Mai hin wollten, da geht es dann Ende August hin. Und da ist so, dass die Dänen wohl jetzt sagen, ab Juni, wer einreisen will, und den Impfpass vorzeigen kann, den sie. Ja, da gehe ich nämlich auch von aus, dass sowas kommen wird. Aber wie gesagt, da glaube ich nicht mehr in diesem Juni. Der Witz ist, ich müsste eigentlich Mallorca buchen, da kann ich hin. In Harz darf ich nicht, das ist zu weit, ja. Aber nach Mallorca, da darf ich. Das ist schon. Oder nach Serbien. Irgendwer sagte mir, das wäre wohl vorbei. Ja, ja. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist auch ethisch, also schon fragwürdig, das muss man schon sagen. Also. Ja, das Problem ist ja, Jörg, dass man eigentlich sich darüber Gedanken machen muss, ins Ausland zu fahren, um sich impfen zu lassen. Ja, klar. Ich gucke gerade hier was im Chat. So 17. bis 25.9. Guck mal, viele haben schon tatsächlich auch spät dieses Jahr, ne? Da haben sie schon drauf geachtet. Und Rügen, oh, das müsste ja klappen. Hoja hat Ende Juli, da würde ich auch von ausgehen, dass es klappt. Das Scepter sollte es am 30. losgehen. 30. was? Also viele haben spät im Jahr Urlaub genommen, ne? Ja, aber ich habe zum Beispiel ganz ehrlich, letztes Jahr im Mai, als es nicht ging, habe ich gedacht, na, nächstes Jahr in August, ne? Ohne Probleme. Also bis vor 4 Wochen habe ich gedacht, ich sehe mich da noch nicht hinfahren, ne? Weil ich nicht wusste. Jetzt habe ich wieder zwischendurch gesehen, was die Regierung da in Dänemark rausgehauen hat. Das wird wohl was werden. Wenn nicht irgendwie eine Supermutante um die Ecke kommt, die uns alle Ja, aber da hast du ja wieder Drosten gehört. Das ist alles Quatsch. Diese indische Mutante, das ist ja wieder Schwachsinn, was nach seiner Aussage. Also ja. Wer sich mal wieder vernünftig informieren will über die Varianten und wie es mit dem Impfen weitergeht, ne, hört euch mal den aktuellen Drosten-Podcast an auf dem NDR. Wo ich das bei Grisura lese, da habe ich auch gleich dran gedacht, das stimmt. Solange die Kids nicht geimpft werden können, bringen mir meine Impfung recht wenig. Stimmt. Das ist ja grundsätzlich ein Kinderproblem. Oh ja. Das ist ja immer noch nicht klar, bis wann die drankommen. Da hast du ja auch ein Problem. Du bist geimpft, deine Frau ist geimpft, aber die Kinder nicht. Aber die können ja negativ einen Test haben. Okay. Da ist nur die Frage, dann was für ein Test. Ne? Also ein PCR-Test würde ich jetzt der Leute nicht antun wollen. Weil da ist ja... Ja, das stimmt auch. Gut, wenn die das können, geht das ja schnell. Das ist ja meistens bei Kindern, die sind da weniger zappelig als die. Auch an die Handicap, die muss ich eigentlich rausschmeißen. Ich will was nicht hören. Ich Kreta würde ich auch gern sein jetzt. Aber da kriegst du recht, da muss ich mir nochmal gucken, wie das mit den Kindern... Ja, weil das ist ja echt ein... sehr stimmt. Also, ja, habe ich auch mal dran gedacht. Aber Kinder ist natürlich im Moment ein echtes Problem dann, ja. BioNTech plant wohl ab September, ja, das ist klar. Ja, aber auch nur ab 12. Da sind auch meine noch drunter. Habe ich mal gelesen, ab 12. Okay, das wäre trotzdem schwierig, ja. Ja, aber sie müssen sich bis zum Winter auch was einfallen lassen. Also die können ja die Kinder nicht ewig so weiterlaufen lassen. Das Virus geht da nicht hin und sagt, oh, du bist 12, na gut, dann gehe ich. Also ist ja utopisch. Ja, wahrscheinlich werden die dann so ein Kinderimpfstoff entwickeln, ne? Irgendwie, der wird dann nicht BioNTech als Lolli. Oder Astri. Na, wie wir es machen, wir werden sowieso alle nicht wissen. Wir werden es abwarten müssen, was anderes hilft uns nichts. Ja, dann haben wir jetzt die 90 Minuten knapp rum. Dann haben wir alles behandelt heute, alles Wichtige, denke ich. Genau. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die hier noch dabei sind. Ich zähle gerade mal durch. 3, 6, 9, 12. Ja, staune ich auch immer wieder. Ja, die sind aber morgen immer noch drin, weil sie verschlafen. Ja, und dann hören sie aber, und das stimmt. Zahlen auch, dann hören sie nochmal dreimal die Konserve. Ja gut, dann macht's mal alle gut da. Genau. Bleibt munter und wir sehen uns danach. Alles klar. Hier dann machen wir jetzt Aufnahmeende. Okay. Extras. Wo ist das Scheiß da? So, tschüss. Tschö.